Das Wichtigste ist heute früh über die Theologie an den italienischen Universitäten des späten Mittelalters so reich informiert hat. Herr Dr. Seifert sprechend über die Integration des Humanismus in die deutschen Universitäten. Meine Damen und Herren, ich darf hinzufügen, dass der Akzent dieser Themenstellung auf dem Wort Integration liegt. Ich habe erst relativ spät erfahren, dass ich den einzigen Vortrag halte, in dem der Problemkomplex Humanismus, also Universität und Humanismus, zur Sprache kommt. Eigentlich etwas überraschend angesichts der Themenstellung des Gesamtseminars, nachdem es sich ja eigentlich um Übergangsprobleme vom Mittelalter zur Neuzeit handeln sollte. Es liegt mir unter diesen Umständen ganz besonders daran, mich zu salvieren gegen Erwartungen, die möglicherweise zu hoch gespannt sind oder in eine falsche Richtung gehen. Ich habe also keineswegs die vermessene Absicht, diese Gesamtproblematik, diese Humanismusproblematik insgesamt hier zur Sprache zu bringen. Das würde ja den Rahmen eines solchen Vortrags bei weitem überschreiten. Sondern meine Fragestellung geht sehr begrenzt dahin, auf die Problematik, auf die mehr institutionsgeschichtliche Problematik der Integration des Humanismus in die deutschen Universitäten. Auf die Frage also, wann, wie und besonders warum, aus welchem Grunde es in Deutschland gelungen ist, diesen doch von außen an sie herangetragenen Humanismus, insofern ist die Situation dieselbe wie in Italien, in sich aufzunehmen. Diese Fragestellung erhält meiner Ansicht nach ihr ganzes Relief erst vor der Beobachtung, dass der Humanismus in Italien eben weithin nicht nur von außerhalb der Universitäten kommt, sondern auch außerhalb der Universitäten bleibt. Und man kann diese Beobachtung weiterhin ergänzen, wenn man etwa daran denkt, dass ja die gesamte frühneuzeitliche europäische Geistesgeschichte sich im Ausland, also außerhalb Deutschlands, weitgehend außerhalb der Universitäten bewegt hat, wenn Sie etwa an die neue Naturwissenschaft denken oder an die Philosophie des 17. Jahrhunderts, den französischen Rationalismus oder den englischen Empirismus, oder wenn Sie dann, das sind alles noch Vorbemerkungen, oder wenn Sie dann etwa an die Aufklärung, an die französische Aufklärung speziell, die ja an den Universitäten völlig vorbeigeht. In Deutschland, und insofern lässt sich diese Beobachtung, die hier für den Humanismus gemacht werden wird, im Voraus verallgemeinern. In Deutschland ist es den Universitäten trotz vorübergehender Krisensymptome doch immer wieder gelungen, solche geistigen Bewegungen in sich aufzunehmen, in sich einzugliedern. Warum das möglich war, das würde eine vergleichende Beobachtung erfordern, etwa über die spezielle Organisationsstruktur der deutschen Universitäten oder auch über ihre besondere Stellung gegenüber dem Staat. Beobachtungen, wie sie hier sicher nicht meine Aufgabe sind, sondern unsere Aufmerksamkeit für heute Nachmittag soll dem zeitlich ersten dieser Integrations- oder Rezeptionsprozesse gelten, also der Integration des Humanismus, wobei nun wenigstens in diesem einen Fall versucht werden soll, hinter der Vielfalt der Personen, der Episoden, der Ereignisse, diejenigen mehr strukturgeschichtlichen Faktoren auszumachen, die das Eindringen des Humanismus in die deutschen Universitäten zunächst behindert, dann aber, und dies unter Voraussetzung eines fundamentalen Strukturwandels, ermöglicht haben. Ich möchte, um das Gesamtgeschehen besser überschaubar zu machen, es in zwei Teilstränge aufgliedern, die in den maßgeblichen drei Jahrzehnten, um die es hier geht, die Zeit zwischen etwa 1490 und 1520, zwei Teilstränge, die also in diesem Zeitraum zwar weitgehend nebeneinander herliefen, die aber doch ihr Ziel, wenn auch in kurzem Abstand, so doch in bemerkbarer Sukzession erreichten, und zwar erstens die klassizistische Erneuerung des Unterrichtsmaterials und der Unterrichtssprache der alten Schulen. Darüber werde ich mich mit einigen flüchtigen Bemerkungen begnügen müssen. Und zweitens dann die personelle, das heißt zugleich die organisatorische Integration des Humanismus, der Humanisten und ihrer Fächer, also in den Lehrbetrieb der Universitäten. Diese Zweiteilung wird weniger künstlich erscheinen, wenn wir im Verlauf dieser Untersuchungen, im Verlauf dieses Vortrags also, erkennen werden, dass es sich bei dem ersten dieser Teilvorgänge, also bei der Reform von Unterrichtssprache und Unterrichtsmaterial, um einen modern gesprochen systemimmanenten, um eine systemimmanente Reform handelt, während der zweite dieser Vorgänge, der eigentliche Integrationsvorgang, mit einer Systemveränderung verbunden war, wenn er auch diese Systemveränderung nicht seinerseits bewirkt hat. Ich werde also den Vortrag in drei Teile gliedern. Zunächst einige Beobachtungen zur Modernisierung des scholastischen Lehrstoffs und des Lehrbuchkanons. Das ist ja dasselbe, nachdem die mittelalterliche Universität, wie Sie alle wissen, ihren Studenten nicht bestimmte Lehrfächer, sondern bestimmte Lehrbücher, Libri Ordinarii, zu Gehör gebracht hat. Das wäre der erste Teil. Im zweiten Teil wird es nötig sein, auf die organisatorische Struktur der deutschen Artistenfakultäten mit einigen Bemerkungen einzugehen, um dann im dritten Teil zu zeigen, wie sich diese Struktur am Beginn des 16. Jahrhunderts geändert hat und dadurch dem Eindringen des Humanismus freie Bahn geschaffen war. Was nun also den ersten Teil betrifft, die Modernisierung des Lehrstoffs, so würde es meiner Ansicht nach eine übertriebene und nicht praktikable Vereinfachung bedeuten, wenn man einfach zwei große Tendenzen einander gegenüberstellt, auf der einen Seite die Scholastik, auf der anderen den Humanismus, sondern es scheint mir zweckmäßig, eine dritte Größe in dieses Bild einzufügen, nämlich eine scholastische Selbsterneuerungsbewegung, eine scholastische Selbstreform, wie ich es nennen möchte, eine Bewegung, die mit dem Humanismus zwar in mancher Hinsicht übereinzustimmen scheint, weshalb sie auch von ihm nicht immer deutlich genug unterschieden wird, die aber eben doch ihm im Vergleich zum Humanismus wesentliche Eigenarten aufweist. Diese Selbsterneuerungsbewegung der Scholastik ging von bestimmten Erscheinungen des früheren 15. Jahrhunderts aus, von gewissen Entartungserscheinungen des spätmittelalterlichen Wissenschafts und mehr noch des Schulbetriebs, die vor allem dadurch allgemein sichtbar wurden, dass der frühe Buchdruck sie ans Licht der Öffentlichkeit zog. Hierzu wären etwa stichwortartig zu nennen das Überwuchern von Kommentaren im Vergleich zu den Textus, zu den Texten. In diesen Kommentaren selbst dann Das Überhandnehmen einer hochkomplizierten, einer im Grunde metasprachlichen und insofern unhandlichen und in zweiter Linie auch unklassischen Ausdrucksweise, dies wesentlich unter Einflüssen der in Deutschland vorherrschenden terministisch-nominalistischen Logik. Und auf der anderen Seite drittens dann bei den Textresten, die durch diese Kommentarliteratur in der Form von Lemmata fortgeschleppt wurden, bei diesen Textresten deutliche Anzeichen der Verstümmelung der philologischen Verderbnis. Indem der Buchdruck solche meist regionalen oder lokalen Überlieferungen ans Licht des Tages zog und miteinander konfrontierte, machte er ihre Entartung sichtbar und er erzeugte damit ein Bedürfnis zur Wiederherstellung guter, authentischer, brauchbarer Texte, ein Bedürfnis, das in erster Linie didaktisch und erst in zweiter auch humanistisch-philologisch motiviert war. Der Genauigkeit halber müsste hinzugefügt werden, dass diese Zurückwendung zu den Texten, zu den guten Texten, die Zurückwendung zu älteren Traditionsstufen bei der realistischen Partei des spätscholastischen Wegestreits, wir befinden uns ja hier am Ende des 15. Jahrhunderts, in der Epoche des Wegestreites, wie er vor allem die deutschen Artistenfakultäten erschütterte, dass also diese Rückwendung bei der Via Antiqua außer den genannten noch andere, nämlich dogmatische Gründe, hinter sich hatte. Sie betrieb eine Repräsentation der Hochscholastik, eine Rückwendung also zu Texten der hochscholastischen Kommentarperiode, eine Rückwendung, die ausdrücklich oder implizit auf die Zurücknahme eigentlich der gesamten, vorwiegend nominalistisch geprägten Spätscholastik hinauslief. In dieser Form konnte diese Bewegung von der Via Moderna ihrerseits nicht mitgemacht werden. Man darf aber daraus nicht folgern, und diese Problematik spielt gerade in der deutschen Universität, in der deutschen Literatur zur spätmittelalterlichen Universitätsgeschichte eine gewisse Rolle, die Frage nach der Verbindung einzelner Parteien des Wegestreits, entweder der Antiqui oder der Moderni zum Humanismus. Man darf daraus meiner Ansicht nach nicht folgern, dass sich die Moderni ihrerseits der Tendenz zum besseren Älteren versagt hätten. Denn zu den Documenta, zu den Textus, um deren Edition sich die Moderni bemühten, zählten zwar bei ihnen durchaus auch, sogar in erster Linie, die Werke der Gründungsväter des Nominalismus von Wilhelm Ockham bis hin zu Marsilius von Ingen. Aber ihr Auslegungsprinzip, dieses berühmte ockhamistische Auslegungsprinzip, gestattete eben den Moderni auch im Verhältnis zu heterodoxen Bestandteilen der Überlieferung eine tolerante Aufgeschlossenheit, wie sie den mehr sektiererischen Antiqui in der Regel nicht möglich war, so dass also dieser Traditionalismus der Spätscholastik, von dem ich hier spreche, durchaus eine über die Grenzen der Parteien hinweggehende allgemeine Bewegung war. Dieser scholastische Traditionalismus scheint sich vom humanistischen Klassizismus auf den ersten Blick durch seine geringere zeitliche Reichweite zu unterscheiden. Zwar hat auch dieser Traditionalismus sich zunehmend mit Schmuckelementen der neuen Sprachkultur angereichert, aber erst dort, wo dieser Rückgriff auf Tradition die Grenze vom Mittelalter zur Antike überquerte, dort wäre gleichsam der gedankliche Punkt zu konstruieren, an dem die Selbsterneuerungsbewegung der Scholastik qualitativ in Humanismus umgeschlagen wäre. Indessen ist dieses Schema doch um einiges zu simpel. Zu den Texten, auf die sich die Scholastik seit eh und je berufen hatte und die sie nun in ihrer Authentizität wiederherzustellen trachtete, gehörte ja mit Selbstverständlichkeit die antike Lehrtradition von Aristoteles bis Boetius, und zwar mit Einschränkungen, die nicht auf dogmatische Vorbehalte, sondern allein auf ungenügende Informationen zurückgingen. Ich darf darauf hinweisen, dass hier am ersten Tag hier bemerkt worden ist, dass ja auch der Humanismus eigentlich gegenüber der Scholastik, die Rede war zwar speziell von der Rechtsliteratur, aber das Gleiche gilt doch wohl auch für die Philosophie, und die Bemerkung war entsprechend gemeint, nicht eigentlich neue Texte aufbrachte, zur Verfügung hatte, eine Alternative, also eigentlich nicht anzubieten hatte in diesem Punkt, sondern durchaus in dieser Hinsicht mit der Scholastik konform ging. Den Neuentdeckungen und Übersetzungen alter Kommentare, zum Beispiel, ich nenne etwa Timistius, Philoponos, diesen Neuentdeckungen, Ermelau Barbaro hat ja den Timistius neu gedruckt am Ende des 15. Jahrhunderts, diesen Neuentdeckungen, auch wenn sie sich dem antischolastischen Affekt von Humanisten verdanken, wie in diesem Fall, haben sich die Schulen, also hat sich die Scholastik insofern keineswegs verschlossen. Wenn der Humanismus seinerseits die Auslegungsarbeit des scholastischen Mittelalters rigoros beiseite schob, so lässt sich diese Selektivität, Intoleranz des humanistischen Traditionsverständnisses keineswegs mit umgekehrten Vorzeichen auf die Scholastik projizieren. Sucht man daher nach einem zuverlässigen Kriterium, um noch scholastische von schon humanistischen Positionen zu unterscheiden, so dürfte sich am ehesten in der sachlichen Weite statt in der zeitlichen Reichweite des beiderseitigen Traditionsbezugs finden lassen. Damit ist gemeint, intolerant und selektiv war in seinem Traditionsverständnis im Grunde der Humanismus und nicht die Scholastik. Dieser Qualitätsumschlag von Scholastik in Humanismus lässt sich nun gut an dem Schicksal demonstrieren, das zwei der bekanntesten Schulautoren des Mittelalters an der Schwelle der Neuzeit erlitten haben, nämlich Alexander von Villadei, dessen allgemein bekanntes Doktrinale seit dem späten 13. Jahrhundert den Grammatikunterricht der Schulen beherrscht hatte, und an Petrus Hispanus, dem Autor des an allen nordeuropäischen Universitäten obligatorischen Logiklehrbuchs, der gleichfalls allgemein bekannten Summule Logicalis. Diese beiden Lehrbücher befanden sich in Deutschland noch um das Jahr 1510 außer aller Gefahr. Mehr noch, sie profitierten beide von der eben beschriebenen Rückwendung zu den Texten, und sie erlebten in Deutschland, nicht anders übrigens als in Italien, um diese Zeit eine Vielzahl von Druckausgaben. Mit dem zu knappen Donat und mit dem zu ausführlichen Priscian hatte sich der Alexander von jeher gut vertragen, und so will es auch wenig besagen, wenn jetzt an deutschen Universitäten verschiedentlich neben Alexander wieder auf Donat oder Priscian zurückgegriffen wird. Das wäre für eine humanistische Neuorientierung noch zu wenig an Indizien. Die Stärke Alexanders lag ja darin, dass er Latein als Fremdsprache unterrichtete, anders als Donat und Priscian. Und dass er sich dazu mnemotechnischer Mittel bedient, insbesondere also des Metrums, didaktischer Mittel, wie sie ja auch die humanistische Pädagogik in ganz außergewöhnlichem Maße hochschätzte. Das war die Situation etwa um 1510. Innerhalb sehr weniger Jahre, etwa zwischen 1510 und 1520, schlug aber dann die Stimmung radikal gegen Alexander um. Ein intoleranteres Sprachgefühl, schwer zu unterscheiden von dem wachsenden Ressentiment gegen die gotische Barbarei im Allgemeinen, konnte auf einmal die Verse, die Hexameter des Doktrinale, nicht mehr ertragen. Und so verschwand dieses Lehrbuch sehr rasch in der Versenkung. Neue Lehrbücher humanistischer Herkunft traten an seine Stelle. Nachdem sprachliche Einwände gegen ein Sprachlehrbuch immerhin noch das Gewicht von Sachgründen haben, ist die ganz ähnliche Behandlung, die Petrus Hispanus in dieser Zeit zu erdulden hatte, noch als einiges ungerechter einzuschätzen. Auch Petrus Hispanus stand, wie gesagt, am Beginn des 16. Jahrhunderts noch in bestem Ansehen. Die Antiqui, die Reales, favorisierten ihn als ihren Parteigänger. Petrus Hispanus war ein Universalienrealist. Was die Moderni betrifft, so hatten sie zwar die Summulae Logicalis bisher im späteren Mittelalter recht respektlos behandelt, eben gerade aufgrund dieser dogmatischen Differenz. Sie hatten den Text durch Kommentare geradezu zugedeckt, vielfach auch desavouiert. Sie hatten den siebten Traktat mit dem Lehrstück der sogenannten Parva Logicalia sogar ganz durch nominalistische Traktate ersetzt. Das ist also die übliche Situation an den nominalistischen Artistenfakultäten in Deutschland. Seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts aber gelangte nun Petrus Hispanus auch bei den Moderni überraschenderweise wieder zu Ehren. Dass sie den siebten Traktat abdruckten, blieb zwar auch jetzt eine Ausnahme, insgesamt aber zählten die Summulae Logicalis auch bei ihnen nun wieder zu den Documenta, zu den Textus, die man in guter Form drucken ließ. In Ingolstadt etwa wurde dieses Lehrbuch noch im Jahre 1515 offiziell vorgeschrieben und zu diesem Zweck von Johannes Eck, dem bekannten Theologen, kommentiert. Leipzig, seit jeher realistisch, hielt an den Summulae Logicalis sogar noch im Jahre 1519 fest. Und als Jakob Wimpfeling 3 Jahre später, 1522, für die Heidelberger Universität ein Reformgutachten erstellte, da plädierte er statt für die inzwischen schon bekannt gewordene Dialektik Rudolf Agricolas, 1515 zum ersten Mal gedruckt und ein Renommierbuch des deutschen Humanismus, statt für Agricola, also noch immer, wenn auch schon, mit Vorbehalten für Petrus Hispanus im Jahre 1522. Dass in Tübingen noch im Jahre 1531 ein ähnlicher Beschluss erging, war allerdings dann ganz ungewöhnlich. Schon 1518 hatte der Kölner Magister Johannes Caesarius unter scharfen Ausfällen gegen den barbarischen Petrus Hispanus ein Lehrbuch verfasst, das dann entweder zusammen mit Melanchthons verschiedenen Einführungen oder, wie im katholischen Deutschland, an deren Stelle zum verbindlichen Anfängerlehrbuch der Logik wurden. Johannes Vives hat 1520 seinen Landsmann Petrus Hispanus als Latine Inscientissimus geschmäht. Jakob Sturm nahm dieses Urteil 2 Jahre später in einem Gutachten für Heidelberg auf. Dem Agricola-Kommentator Frisemius galt Petrus Hispanus wenig später überhaupt als der törichteste und unkultivierteste Autor, den er sich denken konnte. Und diese Meinung setzte sich durch. In Leipzig wurde Petrus als Dialekticus Sordidus im Jahre 1525 mit Schimpf und Schanden verabschiedet. Wenig später wandten sich in den folgenden Jahren auch alle anderen deutschen Universitäten von ihm ab und dem neuen Dialektikkompendien zu, den neuen humanistischen Dialektikkompendien, die im Konfliktfall zwischen sachlicher Problematik und sprachlicher Eleganz immer der Letzteren den Vorrang einräumen. Ich darf zu dieser ganzen logikgeschichtlichen Problematik gerade für italienische Zuhörer noch auf die grundlegenden Arbeiten Cesare Vasanis hinweisen, La Dialettica e la Rhetorica dell'Umanesimo, die es eigentlich erst erlaubt haben, regionale und lokale Vorgänge, wie die geschilderten, in ihren großen Zusammenhang einzuordnen. Wenn ich mich jetzt zuletzt noch Aristoteles, dem Philosophen, also selbst, zuwende, so ließ sich zwar auch hier der Scholastik nicht gut vorwerfen, dass sie sich von seiner Philosophie, wohl aber, dass sie sich von dem Buchstaben dieser Philosophie entfernt habe. Die spätscholastische Rückwendung zu den Texten, von denen wir sprechen, kam daher nicht zuletzt auch dem aristotelischen Werk zugute, wie dessen frühe, sehr reiche Editionsgeschichte zeigt. Die Hoffnung, ein Gewinn von Klarheit und Einfachheit, hat dann allerdings der Aristoteles Latinus mit seiner Dichtheit und Dunkelheit recht bald enttäuscht. Und diese Erfahrung lag dann dem neuerlichen Rückgriff vom Lateinischen auf den griechischen Aristoteles zugrunde, wie er sich in der humanistischen Neuübersetzungskampagne dokumentiert. Und diese Enttäuschung hat zuletzt, als auch der griechische Text dann die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte, jene anti-aristotelische Nebenströmung des Humanismus ausgelöst, Stichwort Lorenzo Valla, eine Strömung, die allerdings in Deutschland nicht so recht Fuß zu fassen vermocht hat. Was die aristotelische Hauptströmung des Humanismus betrifft, so unterschied sie sich von der Scholastik vor allem durch die Absicht, die mittelalterliche Auslegungsarbeit zu diskriminieren, also jene Kommentare beiseite zu räumen, von denen es 1519 in Leipzig pauschal hieß, sie hätten den Aristotelem nie gänzlich verstanden, womöglich sogar den Sinn seiner Lehre bewusst entstellt. Damit waren also immerhin 300 Jahre scholastischer Auslegungsarbeit beiseite geschoben. Bis zu diesem Differenzpunkt, wo die Scholastik also dem Humanismus nicht zu folgen vermochte, aber bis zu diesem Differenzpunkt hin hatte sie keinen Anlass, den Appell an die Autorität des Philosophen zu fürchten. Speziell die humanistische Neuübersetzungsbewegung ist dann auch von Seiten der deutschen Scholastik im Großen und Ganzen begrüßt worden. Die Ergebnisse dieser Neuübersetzung erreichten Deutschland zunächst ganz am Beginn des 16. Jahrhunderts in Gestalt der auf den boetianischen Text, also auf die boetianische Antiqua Translatio gestützten Revisionen und Paraphrasen des Jakob Faber Stapulensis, also des berühmten französischen Frühhumanisten. Im Lauf des zweiten Jahrzehnts, also nach 1510, drangen aber auch dann die echten humanistischen Neuübersetzungen allmählich vor und durch, für die Logik diejenige des Johannes Argyropoulos, von dem schon am Montag kurz die Rede war, für Physik und Ethik alternativ diejenigen des Agostino Nifo, des Giorgio Valla und des Leonardo Bruni. Die sprachliche Glätte dieser neuen Texte, erkauft durch die Abkehr von jenem Literalismus, von jenem bewussten Literalismus, wie er die Übersetzungstechnik des Hochmittelalters bestimmt hatte. Ein Literalismus, durch den eben nun die Antiqua Translationes einem verfeinerten Sprachgefühl zunehmend auf die Nerven gingen. Diese neue sprachliche Glätte wirkte überall verführerisch. Wo sich Widerspruch dennoch regte, wie am deutlichsten seit 1509 in Leipzig dokumentierbar, dort berief sich dieser Widerspruch auf die Gefahr, dass die eingespielte Schulsprache, die ja auch die Sprache der Kommentare war, durch diese neue Übersetzung in Verwirrung geraten könne. Aber wenigstens der letzte Teil dieses Arguments ließ sich sehr einfach dadurch entkräften, dass man ja diese Kommentartradition nicht länger zu respektieren gedachte. Spätestens seit den 20er Jahren gehörten also aristotelische Textvorlesungen, Secundum Novam Translationen, zur Standardausstattung aller deutschen Universitäten. Hinter dieser mehr renommistischen Fassade allerdings wurde die Schulpraxis weithin durch die neuen Kompendien beherrscht, durch die humanistischen Kompendien, die an die Stelle der mittelalterlichen Lehrbücher getreten waren und die mit ihrem Rhetorismus hinter dem sachlichen Ernst der mittelalterlichen Auslegungsarbeit, aber auch noch, aber besonders auch der aristotelischen Philosophie selbst weit zurückfiel. So viel an sporadischen Bemerkungen zu den mehr inhaltlichen und sprachlichen Veränderungen, die sich am Beginn des 16. Jahrhunderts an den deutschen Universitäten abspielten. Neuerungen dieser Art, ob man sie also nun nach Farbe und Geist als noch scholastisch oder als schon humanistisch einstufen muss, Neuerungen dieser Art haben sich in Deutschland überall, wie gesagt, ohne größere Schwierigkeit, ohne große Konflikte durchgesetzt. Die Anstöße kamen zwar vielfach von außen, in der ersten Linie von Seiten der Höfe, aber soweit sie an den Universitäten auf Widerstand stießen, waren es nicht die Strukturen des scholastischen Lehrbetriebs, von denen dieser Widerstand ausging. Ich komme damit zu dem zweiten der eingangs unterschiedenen Teilstränge des Verhältnisses von Scholastik und Humanismus. Die artistischen Vorlesungen ließen sich ohne weiteres von den Kommentaren auf die Texte zurückorientieren. Diese Texte selbst ließen sich, soweit sie den veränderten Ansprüchen nicht mehr genügten, durch andere ersetzen. Schließlich die Latinität des Unterrichts insgesamt ließ sich verbessern, ohne dass mit alledem an die gegebene Organisation der Universität, ihres Unterrichts, gerührt werden musste. Und ohne dass damit andererseits mehr als eine periphere und äußerliche Anpassung an den Zeitgeist erreicht wurde. Hinter dem, was der gereifte Humanismus erstrebte, blieben also derartige Reformen weit zurück. Das Programm der Studia Humanitatis hielt ja dem scholastischen Bildungskanon nicht einen Katalog von Korrekturwünschen, von einzelnen Veränderungspunkten entgegen, sondern eine volle Alternative, die sich mit dem Bestehenden nicht einfach zu einer Summe addieren ließ. Wenn wir nun also uns im Folgenden der Integration der Humanisten und der von ihr repräsentierten Bildung in die Universitäten zuwenden, so können wir von Maximalvorstellungen, die auf die Abschaffung des bestehenden Systems hinausliefen, weitgehend, für Deutschland weitgehend absehen. Sie haben zwar nicht ganz gefehlt, aber sofern die Humanisten ihr Forum und ihre Subsistenz an den Universitäten suchen mussten, und das scheint mir eine wesentliche Bemerkung für den Gang der Dinge in Deutschland, dass sie das tatsächlich mussten, soweit sie also an die Universitäten strebten und dort eine Stellung suchten, mussten sie sich und mussten sie das, was sie zu bieten hatten, wohl oder übel definieren, das heißt also eingrenzen, einordnen lassen. Und dies war ein doppelt leidiger Zwang, weil die Studia Humanitatis aus der Perspektive und in den Begriffen der Scholastik ja nichts anderes darstellten als eine ausgeuferte und übermütig gewordene Grammatik. Was Dichtung und Dichterlektüre, dieses Spezialistentum der frühen Humanisten, zumindest der frühen deutschen Humanisten anbelangt, so ließ sich ja gegen diese Qualifikation, gegen diese Gleichsetzung von Humanismus und Grammatik in der Tat auch vom römischen Grammatikverständnis her wenig einwenden. Grammatica ist ja traditionell durchaus nicht Sprachlehre in dem engen Sinn, in dem wir das Wort heute gebrauchen, sondern zugleich Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte in einem. Wie auch immer, Grammaticus wurde so das Schimpfwort, das die scholastischen Sophiste ihren humanistischen Kritikern zurückgeben konnten. Das hochfahrende, anspruchsvolle humanistische Bildungsangebot fand sich damit recht despektierlich auf die Eingangsstufe des artistischen Curriculums herabverwiesen, auf der es ja am Ende, um das vorwegzunehmen, tatsächlich seinen Platz gefunden hat. Aber auch wenn man den Humanisten zusätzlich zu dieser grammatikalischen Scientia Verborum noch als besonderes Fach etwa die Rhetorik zugestand, wenn man sogar noch das Griechische hinzurechnete, mit dem allerdings die deutschen Humanisten in der Regel so wenig zu tun hatten wie die Scholastiker. So überdeckten sie mit diesen drei Fächern Grammatik, Rhetorik und Griechisch doch noch immer nur einen sehr schmalen Ausschnitt des artistischen Lehrprogramms. Als Grammatiker, Poeten und Rhetoriker waren sie, die Universalisten unter ihnen nicht ausgenommen, Spezialisten. Spezialisten, deren Eingliederung in die bestehende Unterrichtsverfassung, und dies ist die These, gerade aus diesem Grunde nicht möglich war. Wir lassen also im Folgenden beiseite, was an Arroganz auf der einen Seite und an Irritation auf der anderen dazu, was an wechselseitigem Missverständnis einem Kompromiss zwischen beiden Richtungen im Wege stand, und fassen stattdessen allein die strukturellen Gegebenheiten ins Auge, die die Integration des Humanismus so lange verhinderten, bis sich diese Gegebenheiten selbst änderten. Die betroffene Seite waren die Artistenfakultäten, und wir müssen uns daher kurz mit deren Verfassung beschäftigen. Wobei man offenbar im Unterschied zu den italienischen Verhältnissen für Deutschland sagen kann, dass wir über Stellung und Funktion der Facultas Artium im Gesamtverband des Studium für Deutschland ausreichend, sehr reichlich sogar unterrichtet sind, dass da also keine Fragen eigentlich unbeantwortet bleiben müssen. Wie allgemein bekannt, nahm die Facultas Artium innerhalb des in Deutschland herrschenden Universitätstyps, der ja primär von Paris und nicht von Italien aus geprägt worden ist, eine Sonderstellung ein. Die Facultas Artium war die unterste, die umfangreichste unter den vier Fakultäten, und sie war in der Regel von jedem zu durchlaufen, der sich dann einer der drei höheren Fakultäten, der theologischen, juristischen oder medizinischen, zuwenden wollte. In der Regel, sagte ich, es wäre durchaus falsch zu erwarten, dass es tatsächlich jeder getan hat. Die Regel wurde am ehesten von den Theologen eingehalten, am wenigsten von den Juristen. Der artistische Lehrbetrieb wurde in weitem Maße von Magistern bestritten. Herr Elzer hat das bereits am ersten Tag darauf aufmerksam gemacht, die neben dieser Lehrtätigkeit zugleich in einer der oberen Fakultäten, und zwar bevorzugt in der theologischen, studierten. Man kann also von einer strikten Trennung zwischen Professoren und Studenten für die mittelalterliche Universität, speziell aber für die Artistenfakultät, noch keineswegs reden. Mit diesem Umstand hängt eine weitere Eigenart zusammen. Während die drei Facultates Superiores ausnahmslos über dotierte Lehrstühle verfügten, ich darf hier anknüpfend an eine Diskussion von heute Morgen doch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass in den drei oberen Fakultäten in Deutschland nirgends Hörgelder verlangt wurden, sondern dass die Lehrstühle, die Lehrstellen dieser drei oberen Fakultäten in Deutschland durchweg dotiert waren, das heißt also mit Gehältern oder mit Pfründen versorgt waren, und das also, aber das ist natürlich ein tragende, tragende These dieser ganzen Überlegungen. Während die Artistenfakultät solche Lehrstühle nicht besaß und eben Hörgelder pastus verlangte. Während also die Facultates Superiores ausnahmslos über dotierte Lehrstühle oder Kanonikate und dergleichen mehr, es geht also nicht unbedingt um monetäre Dotation, sondern um Versorgung schlechthin, hatten die deutschen Universitätsstifter die Artistenfakultäten sich selbst überlassen können. Das artistische Lehramt, das Magisterium, die Regentia in Artibus, war nach Auffassung der Zeit keine Lebensstellung, sondern ein Durchgangspunkt zu endgültiger Besoldung oder Befründung, eine Besoldung oder Befründung, wie sie eben erst nach der Doktorpromotion zu erhalten war. Nun mussten freilich auch die Lehrenden Magistri Artium, die Magistri Regentes, von etwas leben, und dieser Existenzgrundlage fanden sie, außer in den Prüfungsgebühren, vor allem in den Hörgeldern, die allein in der Artistenfakultät erhoben wurden. Spätestens an dieser Stelle wird, glaube ich, die sinnreiche Mechanik des ganzen Systems durchsichtig. Nämlich, weil und solange die Artistenfakultät als allgemeine Vorschule der Universität keinen Mangel an Studenten litt, konnte sie Gebühren verlangen, die wiederum zur Finanzierung des Lehrkörpers verwendet wurden. Und zwar verlangten die Artistenfakultäten von ihren Magistern nach altem Brauch, dass sie wenigstens 2 Jahre lang unterrichteten, also die sogenannte Regentia Necessaria absolvierten, ein Brauch, der schon aus Paris herstammt. Aber im Grunde war diese Zwangsregelung in Deutschland überflüssig geworden, weil eben die Regentia in Artibus für alle diejenigen, die sich im Anschluss an die artistische Promotion einem höheren Studium widmen wollten, eine Art Stipendium darstellte, ein Stipendium, das eben durch artistische Lehrtätigkeit zu verdienen war. Durch seine Promotion war der Magister Regens befähigt und berechtigt, über den ganzen Umfang der im Lehrprogramm vertretenen Artis, Liberalis, Vorlesungen und Übungen, Resumptiones, Exercitia abzuhalten. Das System der Bücherverteilung, wie sie in jedem Studienjahr vorgenommen wurde, ließ andererseits eine Spezialisierung auch gar nicht zu. Um finanzielle Benachteiligungen zu vermeiden, wurden die Libri Ordinarii, denen je ein bestimmter Pastus, eine bestimmte Hörgeldquote zugeordnet war, durch Los, seltener durch Wahl verteilt. Konkurrierende Vorlesungen waren erst gestattet, wenn alle anderen Bücher versorgt waren, und eine Fülle detaillierter Vorschriften diente dazu, auch in diesem Fall Missbrauch und Übervorteilung auszuschließen. Wie diese knappe Schilderung zeigt, rechnete das Regenzsystem, wie ich es nennen möchte, mit dem allseitig, wenn auch naturgemäß nur oberflächlich gebildeten Artistenmagister, während es einen Grammatik- oder Rhetorikspezialisten, wie es der Humanist war, schlechterdings nicht gebrauchen konnte. Den Humanisten ihrerseits fehlte gewöhnlich nicht nur die formale Qualifikation, das Magisterium, es fehlte ihm vor allem die Fähigkeit und Bereitschaft, über scholastische Lehrgegenstände Vorlesungen zu halten. Damit erklärt sich auf recht natürliche Weise der Sonderstatus, den die frühen Humanisten an den deutschen Universitäten in der Regel erhielten. Da sie sich in die Artistenfakultäten nicht eingliedern ließen, musste für sie eine eigene Konstruktion gefunden werden und sie fand sich in der Regel in der Form von dotierten staatlichen Lehraufträgen, Lekture, wie es gewöhnlich heißt. Die humanistische Lectura, Lectura in Poesie oder Lectura in Humanitate, diese humanistische Lektur ist der älteste Typ des philosophischen Lehrstuhls, nur dass sie eben der Artistenfakultät, der philosophischen Fakultät, de facto nicht angehörte einstweilen. Die Artisten behandelten die Lectores in Humanitate nicht als ihresgleichen, sie ignorierten sie gewöhnlich, so wie die Humanisten ihrerseits durchaus nicht als Artisten gelten konnten. Man kann also durchaus in dieser Frühzeit von zwei scharf getrennten Gruppen von Personen und Stellungen sprechen. Da sie aber nun auch keiner anderen Fakultät angehörten, fielen diese Humanisten praktisch aus der Universitätsverfassung heraus, denn die Universitätsverfassung war ja von den Fakultäten her konstruiert. Als berufene und besoldete Lehrer, Lectores, standen sie an sich den oberen Professoren rangmäßig durchaus näher als die artistischen Regentes, aber dieser Vorrang, der von den universitären Rangordnungen in der Regel dann auch widerwillig respektiert wurde, dieser Vorrang kostete seinen Preis. Was die Humanisten zu bieten hatten, war ein Liebhaberstudium ohne feste Regel, ohne formellen Abschluss. Vor allen Dingen, die artistischen Prüfungsordnungen nahmen von den humanistischen Disziplinen zumeist keine Notiz. Für Promoventen war es deshalb Zeitverschwendung, sich damit zu beschäftigen. dem Humaniora-Studium fehlte, um es mit einem Satz zu sagen, die institutionelle Stütze. Es gibt Ausnahmen, gerade die Gründung des Wiener Collegium Poeticum, von der schon die Rede war im Jahre 1501, also die Gründung eines Kollegs unter Konrad Zeltis für je zwei Humanisten und Mathematiker, stellt ja den oft verkannten, sehr interessanten Versuch dar, die Studia Humanitatis in der Form einer eigenen, also fünften Fakultät in die Universität einzugliedern. Ein sehr vorübergehender Versuch, schon wenige Jahre später war dieses Kollegium wieder eingegangen. Reiner Bildungsenthusiasmus, wie er den Humanisten ja auch in Deutschland vielfach entgegengeschlagen hat, hat sich solchen Bedingungen auf die Dauer eigentlich niemals gewachsen gezeigt. Nur so wird erklärlich, dass die auf der Woge des Zeitgeistes schwimmenden Humanisten schon zu einem Zeitpunkt auf staatliche Unterstützung, nämlich eben auf staatliche Gehälter, angewiesen waren, wo sich das artistische Lehrangebot noch sehr gut gegen Geld verkaufen ließ. Da sich also die artistische Regenzverfassung als das, wie mir scheint, entscheidende Hindernis erwiesen hat, das der Integration des Humanismus in die Artistenfakultäten im Wege stand, haben wir allen Anlass, dem fundamentalen Strukturwandel, den die Artistenfakultät in Deutschland im frühen 16. Jahrhundert durchgemacht hat und den ich ganz allgemein für einen der wichtigsten Vorgänge der deutschen Universitätsgeschichte halte, die Entwicklung der alten Facultas Artium zur neuen philosophischen Fakultät, haben wir also allen Anlass, diesen Vorgang auch im Rahmen dieses thematischen Blickwinkels erhöhte Bedeutung zuzumessen. Diese Reform, nämlich die Ersetzung des Regenzsystems durch eine Lehrstuhlverfassung, wie sie die drei oberen Fakultäten schon besaßen, diese Reform hatte mit unserer Integrationsproblematik im Ursprung nichts zu tun. Sie ging auf andere elementare Notwendigkeiten zurück, auf die gleich zu sprechen zu kommen sein wird. Aber diese Reform schuf die Bedingungen, unter denen sich die Eingliederung der humanistischen Lekturen in die Artistenfakultäten reibungslos und wie selbstverständlich vollziehen konnte. Ich verweise noch einmal auf den funktionalen Zusammenhang zwischen der Lehrverfassung der alten Facultas Artium und dem Umstand, dass die spätmittelalterlichen deutschen Universitätsgründe die artistische als einzige der vier Fakultäten undotiert gelassen hatten, also ohne Lehrstühle gelassen hatten, dadurch aber auf jenes ausgeklügelte System der Selbstfinanzierung verwiesen hatten, das sich bündig mit dem Begriff Regenz, durch den Begriff Regenz charakterisieren lässt. Dieses System basierte, wie gezeigt, auf den Hörgeldzahlungen der Studenten, die insofern die Finanzierungslast ihrerseits zu tragen hatten, deren sich der spätmittelalterliche Staat einstweilen noch entschlug. Umgekehrt konnte also der Staat die Artistenfakultät genau so lange ohne Dotation belassen, wie sie über eine genügende Menge zahlungsfähiger Studenten verfügte, eine Voraussetzung, die bei den mitgliederschwachen Facultätes Superiores von Anfang an nicht gegeben war. Über die geringe Zahl der theologischen Hörer haben wir ja heute Morgen etwas gehört, das ist durchaus trifft durchaus auch für die deutschen Theologiefakultäten zu. Ähnliches gilt etwa für die medizinische, nur die Juristenfakultäten waren in Deutschland in der Regel von ihrer Mitgliederzahl her mit den Artistenfakultäten vergleichbar, wenn auch ihnen deutlich unterlegen. Wir können nun in Deutschland den Zeitpunkt recht genau angeben, von dem man mit dieser Voraussetzung, also mit der Voraussetzung einer genügenden Anzahl zahlungskräftiger Studenten, auch für die Artistenfakultät nicht länger rechnen konnte. Es gibt zwar einige Vorläufererscheinungen, die ich nicht weiter eingehen möchte. Insbesondere haben Neugründungen vom Beginn des 16. Jahrhunderts wie Frankfurt, wie Wittenberg im Jahre 1508 und Frankfurt im Jahre 1512 sogleich mit kostenlosen artistischen Lehrveranstaltungen begonnen. Der Grund ist deutlich sichtbar, man wollte eben Studenten werben. Insgesamt kann man trotzdem sagen, dass das Regenzsystem bis zum Beginn der 20er Jahre, also bis nach 1520, funktionsfähig blieb und für die deutsche Universität insgesamt charakteristisch blieb. Dann aber, also um 1520, hat sich die Situation in Deutschland fast schlagartig geändert. Mehrere Umstände wirkten dabei zusammen, die deutschen Universitäten in eine lebensbedrohliche Frequenzkrise zu stürzen. Auf der einen Seite begann sich die Vielzahl der Universitätsgründungen des voraufgegangenen Zeitraums auszuwirken, entsprechend das gewachsene Angebot an Studienplätzen. Auf der anderen Seite eine merkliche Abnahme der Studierwilligkeit, für die in erster Linie die frühe Reformation verantwortlich zu machen ist. Dazu traten dann von Fall zu Fall regionale Pestepidemien. Eine Universität, die auf diesen Einbruch mit der Abschaffung der artistischen Hörgelder reagierte, setzte ihrerseits dann die anderen in Zugzwang. Nachdem die rückläufigen Fakultätseinnahmen ohnehin nicht mehr genügten, den artistischen Lehrkörper zu finanzieren, lag es nur nahe, ganz auf sie zu verzichten. Kurz und gut, das Ergebnis jedenfalls liegt uns klar auf der Hand. Im Lauf der frühen 20er Jahre gingen alle deutschen Universitäten von der Kostenpflichtigkeit des artistischen Unterrichts ab. Eine auf den ersten Blick nicht sehr auffällige Maßnahme, die aber doch auf nicht weniger hinauslief als auf die Umwälzung der gesamten artistischen Lehrverfassung. Das artistische Lehramt musste nun dotiert werden. An die Stelle des Magister Regens trat auch in der Artistenfakultät der staatlich berufene und besoldete Lektor oder Professor. An die Stelle der Libri Ordinarii trat eine überschaubare Anzahl von Lehrfächern. Nach dem Muster der oberen Fakultäten organisierte sich die Facultas Artium, diese im Mittelalter ja sehr breite und sehr demokratische Vereinigung junger Magister Scholaren, nun zu einer ordinarien Fakultät. Entsprechend hat sich ihr Rang in diesem Zeitraum verbessert. Schon im frühen 16. Jahrhundert stoßen wir auf Ansprüche seitens der Artistenfakultät auf Gleichberechtigung, oftmals im Namen der Philosophia und ihres antiken Anspruchs. Ein Anspruch auf Gleichberechtigung, der sich allerdings nur erst allmählich und unter Rückschlägen durchsetzen ließ. Noch für längere Zeit bewahrte auch das artistische Studium Züge seines alten propedeutisch-schulischen Charakters. Aber die organisatorische Weiche war jedenfalls nun gestellt. Man kann mit gewisser Übertreibung sagen, dass die deutsche Artistenfakultät des Jahres 1930 schon eher der modernen deutschen philosophischen Fakultät ähnelt als ihrer Vorgängerin des Jahres 1910. Innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten ist diese tiefgreifende Veränderung vorgegangen. Nachdem also diese Strukturreform aus den Artisten genau das machte, was die Humanisten schon waren, nämlich besoldete Lectores, gab es jetzt kein organisatorisches Hindernis mehr, beide Kategorien im gleichen Fakultätsverband zu vereinigen. Das ist dann auch überall sofort und ohne weiteres Aufheben geschehen. Damit verlagerte sich die Scheidelinie zwischen den Artes und den Literae in die Artistenfakultät hinein. In den neuen Lehrstuhl- und Lektionsverzeichnissen standen jetzt Fächer wie Logik und Physik, die also zum alten scholastischen Bestand gehörten, einträchtig. Neben der nun gleichfalls integrierten Mathematik ein Sonderproblem. Die Mathematik ist im Zusammenhang mit den Studia Humanitatis in die Universität eingedrungen. Und neben humanistischen Disziplinen wie Rhetorik, Poesie, Griechisch. Zwar lassen sich an diesen Lektoren noch für längere Zeit zwei Typen von Bildung und Laufbahn unterscheiden, der scholastische und der humanistische. Äußerlich und formal war aber die Integration seit den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts vollzogen. Was uns abschließend und mehr ausblicksweise zu betrachten bleibt, ist der interessante Vorgang, wie sich jene zunächst vertikale Scheidelinie zwischen den humanistischen Literae den scholastischen Artis in eine Horizontale verwandelte, die am Ende mit der Grenze zwischen Schule und Universität zusammengefallen ist. Dem immens angewachsenen Stoffangebot der Artistenfakultät fehlte vorläufig eine Ordnung und Form von der Art jenes straffen scholastischen Cursus Artium, der sich in den alten Studien- und Prüfungsvorschriften niedergeschlagen hatte. Mit den Problemen dieser neuen, schon modern wirkenden Studienfreiheit, die sich als Nebenprodukt der Fakultätsreform aus der Auflösung der traditionellen Zwangsregelungen ergeben hatte, mit diesem Problem der Studienfreiheit sind die deutschen Universitäten nur sehr allmählich und mühsam zurechtgekommen. Aber gleichzeitig mit der Einführung der neuen Lehrstuhlverfassung erfolgte immerhin auch hier eine Weichenstellung, die der weiteren Entwicklung die Richtung vorzeichnete. Zusammen mit den Lekturen und sprachlich sogar nicht immer klar von ihnen zu unterscheiden, betrat eine Institution die deutsche Szene, der es auf weitere Sicht bestimmt war, den humanistischen Teil des Fakultätsunterrichts in sich hineinzuziehen, nämlich das Gymnasium, das universitätseigene Gymnasium, gewöhnlich im 16. Jahrhundert Pädagogium genannt. Das Pädagogium, also das mit der sprachlichen Ausbildung der Studienanfänger Funktionen übernahm, wie sie bisher mehr unauffällig und in bescheidenerem Umfang von den Bursen, von den Studentenhäusern erfüllt worden waren und wie sie jetzt gleichzeitig auch außerhalb der Universitäten von den humanistischen Schulen, den neuen humanistischen Gelehrtenschulen wahrgenommen wurden. Im Unterschied zu diesen extrauniversitären Gymnasien stand aber das Pädagogium, wie gesagt, im Verband der Artistenfakultät. Es lag nun nur nahe, dass außer der engeren Grammatik auch die Poesie und die Rhetorik schon hier im Pädagogium, in den Klassen des Universitätsgymnasiums also, statt erst später im Hörsaal unterrichtet wurden. Zwar blieben diese beiden Fächer, Poesie und Rhetorik, einstweilen auch noch, nebenher, Gegenstand von Vorlesungen, von öffentlichen Lektionen, die aber in dem Maße, wie sich die gymnasiale Vorbildung bei den Studenten verallgemeinerte, zu reinen Repräsentations- und Dekorationselementen entarteten. Alles sprach sachlich dafür, den sprachlichen Teil des Fakultätsunterrichts ganz und vollständig im Pädagogium, in den Klassen des Pädagogiums abzuwickeln. Die klassengegliederte Schule kann nun zwar als humanistische Erfindung gelten, und es bedeutete insofern für die humanistische Bildung noch nicht unbedingt eine Demütigung, dass sie in diesem Sinne der Verschulung erlag, um diesen modernen Begriff zu verwenden. Auch anderswo, etwa in Paris, hat sich der artistische Lehrbetrieb aus den öffentlichen Schole Facultatis in die neuen, zumeist den Kollegien angeschlossenen Schulen zurückgezogen. Für die deutsche Entwicklung war aber charakteristisch, und erst dadurch erhielt der Vorgang für die humanistische Bildung etwas Demütigendes, etwas Diskriminierendes. Für Deutschland war es charakteristisch, dass nur die humanistischen Literae diesen Weg ins Gymnasium, in die Schule einschlugen, während die Artis ihnen nicht folgten, sondern im akademischen Hörsaal, im Auditorium, Publikum verblieben. Somit teilten sich also in Deutschland in die Nachfolge der alten Facultas Artium, anders als etwa in Frankreich und England, auf der einen Seite die Gymnasien, ob universitätseigen oder universitätsfremd, mit auf der anderen Seite einem philosophischen Oberkurs, der die akademische Unterrichtsform der Lectio Publica festhielt. Zwar verlief die Scheidelinie zwischen den humanistischen Lectiones Classicae und den philosophischen Lectiones Publicae zunächst noch horizontal durch die artistische Fakultät hindurch. Diese Scheidelinie trennte aber schon jetzt den als unmündig angesehenen Gymnasiasten, den Pur, von dem vollstudentischen, von dem freistudentischen Adoleszens. Und das ließ sich kaum vermeiden, dass diese Unterscheidung von Reifegraden, von persönlichen Reifegraden, dann als Wert- und Rangunterschiede auch auf die Lehrgegenstände durchfärbte. Auf längere Sicht ging die Tendenz also dahin, dass diese Linie zwischen Litterae und Artes die Scheidelinie zwischen Schule und Universität markierte. Dies ist in größerer geschichtlicher Perspektive das Ergebnis dieses Integrationsvorganges. An seinem Ende steht in Deutschland nicht, jedenfalls könnte man das so einschränkungslos nicht gelten lassen, nicht eine humanistische Universität, sondern ein humanistisches Gymnasium, wie wir es ja alle noch aus der Vergangenheit her kennen. Dass diese Schule, dieses Gymnasium ausschließlich sprachbildende Aufgaben hatte, und dass auf der anderen Seite der Linie, auf der anderen Seite der Scheidelinie, die Universität eine philosophische Fakultät besaß, das scheint mir gerade im europäischen Vergleich das Resultat des besonderen deutschen Entwicklungsganges zu sein. Zwischen Litterae und Artis, zwischen humanistischer und ursprünglich scholastischer Bildung, klaffte damit ein Ranggefälle auf, das man als späten Triumph der scholastischen über die humanistische Bildung deuten könnte. In solcher weit angesetzter Perspektive scheint sich die deutsche Entwicklung einem zirkulären Bewegungsschema einzufügen. Die humanistische Bildung war von seitlich außen in die Artistenfakultät eingedrungen und sie wurde nun von der Artistenfakultät nach unten hin gleichsam wieder ausgesondert. Die Integration des Humanismus in die deutsche Universität, von der ich hier zu sprechen hatte, erweist sich insofern nur als eine Art Zwischenstadium, freilich als ein höchst bedeutsames Zwischenstadium in der Geschichte des besonderen deutschen Universitätstyps. Weiteren Klärung dessen, was Herr Seifert gesagt hat, dienen können oder ergänzende Informationsfragen. Und dann erst Fragen, die nun von sich aus entweder Dinge, die Herr Seifert gesagt hat, in Frage stellen oder ergänzen. Vorrei proporre che cominciamo la discussione con domande di chiarimento e domande di informazioni ulteriori che possano supplire a qualche lacuna sentita o qualche cosa del genere, e soltanto dopo entriamo nella discussione, direi, normale. Dottor Speroni. Io vorrei sapere questo. Se non ho inteso male, il relatore ha detto che mentre in un primo tempo gli umanisti lottano per entrare nella università, a un certo punto poi escono e vanno in questa istituzione che ha chiamato pedagogica. Ecco, vorrei sapere questo. Rimane un insegnamento di arti, insegnamento letterario dell'università, e se sì, da parte di chi? Prima domanda. Seconda domanda. Questo non significa un declassamento degli umanisti dal punto di vista della carriera, questa gente che esce dall'università e che mi pare fa un insegnamento di tipo liceale per studenti di gioco. O comunque che tipo di insegnamento viene fatto nel pedagogico? Ha finito. Sì, sì. Also zwei Fragen. Einmal, ob nach dem Wiederausscheiden der Humanisten aus der Artes-Fakultät der Universitäten es weiterhin Unterricht in den Artes an den deutschen Universitäten gegeben hat und wer diesen Artes-Unterricht gegeben hat. Und das Zweite, ob das Ausscheiden der Humanisten, ihr Eintreten in das Pädagogium, sozusagen in die höhere Schule, eine Deklassierung war oder nicht. Zunächst vielleicht eine terminologische Klärung. Sie fragen nach den Artes. Ich habe aus Gründen der Klarheit grundsätzlich unterschieden zwischen den Artes als den Teilen der Philosophie, also den scholastischen Lehrgegenständen, und den Litterae. Und nehme an, dass Sie also jetzt nach den literären Fragen, nach der humanistischen, nach den humanistischen Disziplinen, was aus Ihnen wird. Was ich diesen zirkulären Bewegungsablauf genannt habe, das spielt sich nicht im Rahmen einer Generation ab. Es scheint mir wichtig, das zu betonen, dass es sich um eine längere Perspektive handelt. Das heißt, es sind nicht dieselben Humanisten von der Generation etwa des Zeltes in Deutschland oder seiner unmittelbaren Nachfolge, die zunächst Universitätsprofessoren sind und dann zu Gymnasiallehrern deklassiert werden, sondern es sind spätere Generationen. Das heißt, der Typ des humanistischen Universitätsprofessors verschwindet. Auch das müsste man allerdings insofern differenzieren, als es Restbestände humanistischen Unterrichts an den frühneuzeitlichen deutschen Universitäten noch immer gibt. Es gibt also Professoren mit eigentlich humanistischen Fächern, wie insbesondere Griechisch zum Beispiel. Das Griechische ist ja eines der humanistischen Renommierfächer und bleibt eigentlich im ganzen 16. Jahrhundert in Deutschland im Rahmen der philosophischen Fakultät. Das heißt, es bleibt ein akademisches Lehrfach. Das Gleiche gilt mit Einschränkungen für die Rhetorik. Fast alle deutschen Universitäten haben im 16. Jahrhundert neben dem Gymnasialunterricht, neben dem Klassenunterricht, eine öffentliche Lektur für Rhetorik, schon aus Gründen der Reputation. Das gehört einfach zur Ausstattung einer normalen Universität. Insofern betrifft diese Deklassierung des Humanismus erstens mal nicht dieselbe Generation von Leuten und sie ist zweitens mit gewissen Einschränkungen nur gültig. Man kann eben in der großen Linie so viel sagen, dass die Universität selbst und speziell die philosophische, die Artistenfakultät nicht eigentlich zu einer humanistischen Lehranstalt wird, sondern dass das Gymnasium eben humanistisch wird, dass also der Humanismus letztlich das Gymnasium prägt und nicht die Universität. Das bedeutet natürlich in gewisser Hinsicht eine Deklassierung, aber wie gesagt, sie betrifft nicht dieselben Personen. Sì. Dunque il dottor Siefert ci dice che prima di tutto ha tenuto sempre distinto le arti e le discipline umanistiche e che comunque il processo di cui egli ha parlato è un processo di differenziazione estremamente lento. Il che significa che per quanto riguarda le persone non sono mai le stesse persone che erano professori delle arti e poi diventano professori del pedagogium, subendo quindi questo processo di declassamento. E che, d'altra parte, non bisogna dimenticare un altro elemento che entra nella composizione di questo processo così complicato, cioè che nelle artes la sezione filosofico-culturale non ha mai perduto l'insegnamento delle lingue e in modo particolare di talune lingue che richiedevano un'alta specializzazione come il greco e che quindi si tratta di due istituzioni che a un certo momento si affiancano e si distinguono ma con un personale che in un certo modo non è lo stesso a subire un processo di evoluzione interna. Questo l'avevo capito, volevo sapere, cioè il grande umanista dove insegnava? Insegnava nell'università, nelle facoltà di arte, oppure insegnava in queste... In questi... Beides kommt vor. So ganz große Humanisten sind ja in Deutschland im 16. Jahrhundert dann schon selten. Aber man kann in der Regel sagen, es gibt eine Reihe von Gymnasien außerhalb der Universitäten, die einen sehr hohen Ruf genießen und wo es durchaus namhafte Humanisten gab, die solche Stellungen nicht verschmähten. Aber es gab eben auch an den philosophischen Fakultäten selbst humanistische Professoren. Nur im Laufe der Zeit tritt eben eine gewisse Nivellierung ein, so dass man also von den großen Humanisten eigentlich in dieser Form nicht mehr so recht sprechen kann. Es ist eine ganze Generation dann eigentlich von humanistisch gebildeten Personen, die sowohl in den Gymnasien wie in den Universitäten durchaus Lehrstellen innehaben. Und ich möchte eigentlich schnell noch etwas hinzufügen, für das 17. Jahrhundert jedenfalls und das 18. Es gibt dann Lehrer oder Professoren der Artes-Fakultät, die einen Lehrstuhl in einer der drei höheren Fakultäten haben, weil sie in der Universität bleiben wollen und die Professur in der Artes-Fakultät für sie nicht gut genug ist. La risposta che ha dato il dottor Seifert è che prima di tutto bisogna tenere presente il fatto che per l'epoca di cui si dovrebbe dire durante il Cinquecento non ci sono di queste figure di grandissime personalità, di personalità dominanti. Comunque, vi sono personalità di un certo rilievo da una parte o dall'altra e che comunque fra questi due gruppi, per quello che riguarda il valore personale di chi insegna, si crea un certo livellamento. Per cui ci sono professori di buona rinomanza da un lato e dall'altro, o da un lato e poi dall'altro, senza che questo comporti, una, dal punto di vista dei meriti e dei valori, una distinzione effettiva. Vielleicht darf ich noch das eine hinzufügen. Es gibt im 16. Jahrhundert, wie ich schon sagte, eine ganze Reihe sehr namhafter Gymnasien in Deutschland. Gymnasia Illustria werden sie zum Teil genannt. Und zwar in dem Fall, wo sie sich über den eigentlichen Sprachunterricht hinaus einen Oberkurs von Philosophie zulegen. Ich möchte nur einen Namen nennen, das ist Johannes Sturm in Straßburg, der Gründer des Straßburger Gymnasiums, einer der namhaftesten deutschen Humanisten der Jahrhundertmitte, des Straßburger Gymnasiums, das dann nach und nach sich zur Volluniversität erst herausgebildet hat. E inoltre vi erano dei ginnasi di maggiore rilievo, di maggiore riguardo, Gymnasia Illustria, che avevano anche, al di là del loro corso linguistico, avevano anche un corso superiore di filosofia e ha citato come uno dei casi di maggior rilievo il caso di Strasburgo. Vorrei proprio capire bene. Il senso della mia domanda era anche questo. Io prima ho detto, forse il riferimento è un po' male, gli umanisti passano da. Io intendevo gli umanisti, intendevo il metodo umanistico. Il metodo umanistico rimane anche nell'università e nella facoltà di arti? Oppure... è la nostra domanda. Ja, ich würde sagen, vielleicht sollte man unterscheiden. Es bleibt in den eigentlichen humanistischen Fächern, also Rhetorik, Griechisch und Poesie auch, bleibt natürlich die humanistische, die philologische Methode, ganz davon abgesehen, dass sich ja die eigentliche Philologie gerade im Begriff erst ist, sich zu spezialisieren. Es bleibt darüber hinaus auch im Philosophiebetrieb der deutschen Artistenfakultäten diese mehr rhetoristische Richtung, auf die Vasoli besonders aufmerksam gemacht hat, zum Beispiel im Logikunterricht, aber auch im Philosophieunterricht selbst. Also das alles ist nicht verloren. Es lässt sich insofern diese Frage schwer beantworten. Wo ist der Humanismus als Methode, als Wissenschaft geblieben? Er hat eigentlich die ganze Kultur des 16. Jahrhunderts in starkem Maße imprägniert. Nur hat er eben sein Ziel insofern nicht erreicht, als die scholastischen Lehrgegenstände, also das ganze System der aristotelischen Philosophie, eigentlich intakt geblieben ist, mit rhetoristischen Abschwächungen und Verwischungen. Aber es gibt zum Beispiel im Unterschied zu Italien, in Deutschland keinen wesentlichen Einfluss des Platonismus im 16. Jahrhundert. Das heißt also, diese philosophische Lehrtradition ist oberflächlich modernisiert, klassizistisch erneuert worden, aber im Großen und Ganzen hält sie sich. Diese Kontinuität scheint mir entscheidend zu sein. Per quello che riguarda allora la metodologia a cui lei adesso si riferiva, il dottor Seifert ha precisato in questo senso che nelle facoltà delle arti rimane comunque una certa sensibilità al fatto filologico, al fatto, diciamo così, linguistico e tecnico della esposizione, soprattutto per quello che riguarda le facoltà, la facoltà filosofica e della cultura, diremo noi, della cultura letteraria. In ogni caso, egli avvertiva, per esempio, che un fatto estremamente significativo è che nell'insegnamento filosofico della Germania nel 500, in senso intenderuto, nel 500, noi abbiamo, per esempio, la continuità dell'insegnamento aristotelico, sia pure con questa, diciamo così, patina di rinnovamento culturale, ma rimane nel fondo aristotelico e non accetta, ne viene in qualche modo presa e penetrata di platonismo, viceversa, diversamente da quello che succede in altre parti d'Europa e in particolare specialmente in Italia. Io volevo chiedere al professor Seifert se nel sorgere del modello del pedagogico in Germania sia avvertibile, oltre che la fissione con le facoltà di arti e con i maestri di artes di scolastica, anche l'influsso del modello fiammingo dei fratelli della vita comune di Deventer. Perché io nel tentare di capire le vie attraverso cui si trasforma anche l'insegnamento della facoltà filosofica anche in Italia, mi sono scontrato con una ipotesi di interpretazione che sarebbe più o meno questa, che si rifà a un libro di un gesuita francese, Codina Miro. Cioè che ci sia una radice comune di ispirazione del modello di Arendt che va a influenzare sia Sturm e Gennari di Strasburgo, sia il modello del Collegio di Bordeaux di Parigi di Maturin Courcier, e che viene ripreso da Parigi, da San Giovanni di San Ignazio di Loyola, che studia a Parigi in un collegio parigino, e l'università parigina è la tipica università dei collegi fin dal 200, e poi questo modello mutuato da Sant'Ignazio di Loyola acquista ovviamente per l'Italia un'importanza straordinaria, nel senso che ancor prima che la Controriforma rende ufficiale la politica pedagogica dei gesuiti, questo modello viene trapiantato prima a Messina, mi sembra nel 1542. Poi nel seminario interno dell'Ordine Gesuitico a Roma, poi viene applicato in sostanza sia ai seminari vescovili voluti dal Concilio di Trento, sia a tutto un proliferare di collegi che sono collegi essenzialmente per laici, riservati alla formazione della classe nobiliare 6-700 italiana, e che molto spesso hanno non solo il cursus grammatico, umanitario, storico, poesia, ma anche il triennio filosofico, e che possono essere o in concorrenza, cioè o del tutto slegati dall'università, o anche dentro l'università, cioè possono avere o il modello parigino, o essere invece del tutto autonomi. Io direi che in Italia però diciamo, la soluzione più frequente è quella del collegio autonomo, che svuota degli studenti nobili le facoltà di arti dell'università. I nobili 6-700 non si preoccupano di prendere la laurea all'università, non ne hanno bisogno. E quindi invece scelgono questa educazione privilegiata, esclusiva, che è quella dei collegi dei gesuiti. Mentre le facoltà di arti, per quello che credo di aver capito io, di sapere io, che non sono poi sicuro ovviamente, da una parte decadono e vengono per l'Italia settentrionale, mi riferisco qua via, cercando di studiare un po' anche Bologna o Torino, le facoltà di arti riprendono vita culturale e attività con l'intervento solamente dei principi riformatori, la prima è Torino, che già nel 1719 ha una riforma di Vittorio Amedeo, molto precoce. Poi ci sarà la grande ondata delle riforme tra gli anni 60 e 70, che parte da Parma, Modena, Pavia, in parte Pisa, in parte anche con tentativi di Napoli, e in questo caso allora la facoltà filosofica però continua ad avere insieme il ruolo propedeutico, cioè è ancora il biennio che se si frequenta prima di frequentare le università, le facoltà superiori, e insieme i principi riformatori inseriscono d'autorità le materie scientifiche, questo per esempio è bellissimo a Pavia, dove si ha una fioritura straordinaria di grossi nomi scientifici. Ma ecco, non so se forse si va molto fuori dal periodo ovviamente, però è interessante forse notare che quando si arriva alla riforma universitaria napoleonica, la conclusione di un tentativo di gerarchizzare e rendere più sistematico il rapporto tra insegnamento medio liceale, cioè quello della facoltà di arti e dei collegi, e l'insegnamento delle facoltà superiori, porta alla abolizione completa della facoltà filosofica, la vecchia facoltà di arti, viene trasformata nei licei delle capitali provinciali e scompare dall'università e verrà inserita solo dall'Austria. Cioè, era sentita talmente come solo la facoltà propedeutica che la fanno scomparire del tutto e ne fanno un altro spirito molto burocratico, perché ovviamente... Ecco, ma la ripresa però delle facoltà di arte nel Settecento si ha con la soppressione dell'ordine di studio. Cioè, le riforme sono tutte in concomitanza con... Io, signorina, mi permetterei di dirle una cosa. Quella che lei chiama il rinnovamento della facoltà delle arti è in realtà la creazione di una università che conserva dei vecchi nomi ma dei contenuti nuovi. Quindi mi scusi, diciamo così, nei riguardi del discorso del professor Seifert, la sua è una domanda, diciamo così, terminale. Ecco, i principi, guardi, da qui c'è il momento, veda, la facoltà di teologia, lei parla di Pavia, la facoltà di teologia a Pavia, lei lo sa meglio di me, nel Settecento è facoltà di teologia, oserei dire per modo di dire, ecco, quelli che ci insegnano, non so fino a che punto, sì, sono formalmente dei teologi, poi fino a che punto lo siano lo sa Dio, ecco, lei avrà conosciuto il Tamburini, come... quello, signorina, se quello è teologo, io sono San Tommaso, ecco. Mi scusi, ecco, adesso mi perdoni San Tommaso, ecco. Signorina, sono teologi di un certo tipo. Se vuole, sono... ma è che c'è il rinnovamento, adesso io l'ho detto scherzando, ma il rinnovamento, volevo dire questo, le università, dei principi riformatori, per quello che io so, conservano i vecchi nomi, ma di dentro c'è un contenuto profondamente diverso, ecco. Comunque, il suo divenire, lei. Ja, eine eigentliche Frage war es ja doch nicht. Ich würde nur Ihnen durchaus zustimmen, wenn Sie diesen Stammbaum zeichnen, das ist ja eine sehr, sehr interessante und gerade auch für Deutschland sehr bedeutsame Entwicklung von den Schulen der Devotio Moderna, von den niederländischen Schulen hin nach Paris. Da, die Brücke wird ja da vor allem durch das Kolleg Montagu geschlagen, wo dann Johannes Sturm studiert hat, wo eben fast gleichzeitig auch Loyola mit seinen ersten Gefährten studiert haben. Und dieses von den Niederlanden her beeinflusste Pariser Modell hat dann offenbar beide Zweige, das heißt die protestantischen Neugründung Sturms in Straßburg und die jesuitische Pädagogik, den jesuitischen Kollegtyp geprägt, der dann seinerseits, und zwar auf dem direkten Weg von Messina, das sie nannten, ja auch nach Deutschland vorgedrungen ist. Die erste Gründung eines jesuitischen Kollegs auf deutschem Boden in Ingolstadt, datiert vom Jahre 1555. Und dieser jesuitische Kollegtyp hat sich ja im katholischen Süddeutschland und überhaupt im katholischen Deutschland sehr weit verbreitet und hat die katholische Hochschullandschaft eigentlich bis zum Ende des Alten Reiches stark geprägt. Wesentlich scheint mir eines zu sein, diese Konfrontation von zwischen jesuitischem Kolleg und Artistenfakultät ist in dieser Form in Deutschland nicht vorhanden, sondern es gelingt in der Regel, diese jesuitischen Kollegien in die Artistenfakultäten einzubauen, sei es in der Form, dass die Jesuiten die Gesamtartistenfakultät übernehmen, sei es in der Form, dass sie sich selbst einigermaßen einbauen lassen in die bestehende artistische Fakultätsorganisation. Entscheidend ist dabei Folgendes, dass die Jesuiten ihrerseits, zwar, wie Sie richtig sagen, über den fünfjährigen Gymnasialkurs, über ihrem fünfjährigen Gymnasium, einen Oberbau ihrerseits anbieten, einen Cursus Philosophicus. Dass sie aber überall dort, wo sie in eine Universität eindringen, sei es, dass sie die Fakultät, die Artistenfakultät ganz übernehmen oder nicht, diesen Oberkurs doch noch viel deutlicher gegenüber dem Gymnasium unterscheiden in Deutschland, als es vielleicht anderswo der Fall ist. Das heißt, dieser jesuitische Cursus Philosophicus ist im Grunde genommen die philosophische Fakultät dann in Deutschland. Und sie ist eben, das entspricht etwa auch der protestantischen Universitätsorganisation, sie ist insofern die direkte Vorstufe zum späteren philosophischen Fakultätstyp. Das heißt also, diese schroffe Zweigliederung eigentlich zwischen humanistischem Gymnasium, Klassenunterricht und Cursus Philosophicus in der Form der Lectio Publica, das ist in Deutschland eben von den Jesuiten nicht geändert, sondern im Gegenteil noch bestätigt, verschärft worden. Die Jesuiten haben das genommen, angenommen. Ja. Dunque, il dottor Seifert risponde dicendo che è d'accordo per quello che riguarda le linee generali di questo albero genealogico che lei ha tracciato relativamente, vabbè, che lei ha proposto questa sera sulla base anche degli studi naturalmente fatti, per quello che riguarda la presenza dei Fratelli della Vita Comune e la prima formazione del collegio, dei collegi gesuitici, che quindi hanno esercitato una effettiva e grossa importanza. E questa effettiva grossa importanza dall'Italia è poi stata ripercossa, per così dire, in Germania, dove, se io ho sentito bene il nome della città, ad Ingolstadt nel 1555, noi abbiamo avuto la fondazione di un collegio gesuitico. E questo collegio gesuitico tende nei primi anni, nei primi cinque anni, fünf Jahre, tende ad essere un collegio in cui l'insegnamento di classe in classe tende ad essere grammaticale e retorico e costituisce la base di partenza per gli studi superiori. Comunque i gesuiti, al di là di questo insegnamento per classi, hanno, quando possibile, hanno avuto anche un biennio filosofico. Questo biennio filosofico si inserisce, questo biennio filosofico ha comunque per sua caratteristica la lectio publica e si inserisce nella facoltà delle arti tenendo, quando ciò è opportuno, tenendo presente quello che del resto si viene formando nella università di fede protestante. Triennio, non un biennio, triennio. Eine Ergänzung. Ich glaube, dass auch die Calvinische Hochschule, die Hochschule Calvins in Genf 1559, auf diesen Zusammenhang hinweist und auch die Zweigliederung hat im Kollegium mit Klassen und dann Philosophie und Theologie. Nur als Ergänzung wegen dieser Perspektiven, Kollegium in Hochschule in Genf, weist auch hin auf den Knotenpunkt der Begegnung Devotio Moderna, Ignatius von Loyola, Johannes Sturm im Raum Paris und in Rezeption der Traditionen der Devotio Moderna. La professoressa Böhm avvertiva che il quadro che noi abbiamo discusso finora va in un certo modo arricchito e completato tenendo presente la creazione, la presentazione della Hochschule, della scuola superiore di Calvino a Ginevra, la quale ha esercitato una grossa importanza per la sua, diciamo così, come punto di confluenza e di incontro di tutte queste tradizioni e le ha inserite ed articolate in una, diciamo così, in una ulteriore linea di sviluppo di cultura. Ich habe nur das Jahr, nicht verstanden. 1559. Quindi torna, guardate le date, è vero, da Messina, Ingolstadt 55, Ginevra 59. Questo fenomeno di, diciamo così, rapporti e continuità nella formazione di queste scuole. 1552, Ignatius in Rom, das Kollegium von Ergänzung, diese ganze Komplex wurde als Konzept gegründet, das man von Zwingli in Zürich, ich glaube 25 ungefähr, dann 28 in Bern und dann in Lausanne etwa 38, 37 nach der Eroberung und von Genf übernommen, genau nach dem Lausanner Modell, auch mit den Lausanner Professoren zum Beispiel Martinus Gauthier, kam so von Lausanne nach Genf. Il processo si complica, vi sono dei precedenti in Svizzera, dunque Losanna e l'altra città? Berna, Zurigo, Losanna, Ginevra. Come voi vedete, quello che vorrei fare un'osservazione, quello che si diceva l'altro giorno a proposito, pare che lo accennasse proprio il professor Elze, cioè che la circolazione dei rapporti culturali era in sostanza molto più veloce nel tempo passato di quanto oggi non sarebbe possibile. Immaginate oggi, permetta di dire una cosa un po' scherzosa a noi italiani, immaginate oggi una riforma che si verifichi nel giro di, non so, 3 anni. Ecco, mi vengono i brividi al solo pensarci, sarebbe la fine del mondo. Singolare notare che in questi anni cruciali dei primi decenni del Cinquecento ancora la periferia religiosa e culturale non sembra aver diviso. E no, perché sono messo. Riformate il fronte cattolico. È il problema di una è una metodologia e una mentalità, non è una fede. Sì, la nascita del modello del pedagogium diventeranno due cose diverse dopo la controriforma, ma quando nasce. È un modello che è ancora comune, almeno mi sembra di poter, chiedo poi se non è necessario, cioè un'aggiunta di un'ipotesi, forse non fondata, sembra comune a quello che sarà il campo riformato, il campo cattolico per il momento. Sie weist darauf hin, möchte es mit eigenen Worten ausdrücken, dass die Zeitgenossen bis 1559 sich noch nicht dessen bewusst waren, dass sie verschiedenen Religionsgemeinschaften angehören und dass infolgedessen auch für das Schulwesen das Gemeinsame durchaus noch ganz nahe lag. Es war also ohne weiteres möglich, dass Calvin etwas, was wir heute katholisch nennen, etwas, was wir heute zwinglianisch nennen, aufnahm, weil das Bewusstsein von verschiedener Religionsgemeinschaft noch nicht existierte. Wir nennen das Konfessionsbewusstsein. La mentalità che sappia distinguere tra le differenti confessioni alla metà del Cinquecento non esiste ancora. In Germania non lo sa nessuno, perché ci sono i preti cattolici sposati, ci sono i preti protestanti che riconoscono il Papa, eccetera, eccetera. Ma questo è appunto molto importante. Also ich habe ein kleines Detail, wo ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt. Sie sagten, dass an den höheren Fakultäten keine Hörgelder erhoben worden kann. Also ich glaube, das ist zutreffend wahrscheinlich für das 16. Jahrhundert, wo das im Laufe des 16. Jahrhunderts abgeschafft wurde im Zuge der Finanzierung der Lehrstühle, vor allem an den Universitäten durch die Landesherren. Aber für das 14. und 15. Jahrhundert ist es auch an den deutschen Universitäten durchaus üblich, Hörgelder zu erheben. Ich komme morgen noch einmal darauf zurück. Ich weise nur hier darauf hin. Zum Beispiel in Leipzig gibt es eine eigene Kommission, eine der Taxatoren, die Studenten daraufhin taxieren, einstufen, welches Hörgeld sie zu zahlen haben, und zwar in allen Fakultäten, auch in den höheren Fakultäten. Und eine zweite Ergänzung vielleicht auch, es gibt auch in der Artistenfakultät Lehrstühle, die aufgrund von Lehrstühle, also Kathedren, die aufgrund von Pfründen bezahlt, die aus Pfründen bezahlt werden. Also die Magister der Artistenfakultät reden nicht nur von Hörgeldern. Herr Dietsche, scusandosi prima di riportarci su un terreno un po' più pratico che non quello altissimo nel quale ci eravamo mossi finora, ricorda che la situazione indicata dal professor Reifert tocca soprattutto il secolo XV-XVI, perché nel XIV, almeno per se ho ben capito, tutti i professori venivano pagati dagli ascoltatori, tant'è vero che vi era poi tutta una serie di distinzioni fra gli studenti secondo quello che doveva essere il contributo che ognuno doveva versare al maestro. E poi, dunque, su un secondo punto... Dice che... Anche nel Cinquecento c'erano delle cattedre nelle facoltà di arti che erano retribuite in forma di prebende o qualche cosa del genere. Invece che il dottor Seifert aveva detto che tutti i maestri delle arti venivano retribuiti soltanto dai loro studenti. E che comunque poi c'erano dei maestri delle arti che avevano altre attività oltre a quelle del mero insegnamento. Zur ersten Frage, Herr Dietsche, ja, ich kann nur sagen, ich glaube es Ihnen nicht, aber das lässt sich wahrscheinlich schwer entscheiden. Also diese Frage zum Beispiel der Hörgelder, schon in Paris ist es, glaube ich, hoch zweifelhaft, ob irgendwo anders als in der Artistenfakultät Hörgelder verlangt wurde. Ich bitte das wohl zu unterscheiden von Prüfungsgebühren. Promotionsgebühren, nicht wahr? In allen Fakultäten, selbstverständlich, und gerade bei den Juristen besonders hoch zum Beispiel. Aber es gibt in Paris schon sehr früh, im 13. Jahrhundert, eine Diskussion darüber, ob es nicht Simonie bedeutet, wenn ein theologischer Lehrer eben Hörgeld verlangt. Und es steht ja die eine Sache, dass die theologischen Professoren in Paris ebenso wie die juristischen, medizinische spielen ja keine Rolle, durchweg im Besitz von Pfründen sind, nicht wahr? Und dass sie also zum Beispiel das ist ja entscheidend theoretisch, ein existenzielles Bedürfnis für das Kassieren von Hörgeldern nicht geltend machen konnten. Für Deutschland habe ich noch nie etwas dergleichen gesehen oder gehört, dass da Hörgelder eingezogen worden wären, woanders als in der Artistenfakultät. Ja, also ich kann nur auf dieses Beispiel, ich habe die anderen nicht im Kopf, aber Leipzig 1471 in den Statuten, nicht, das ist also festgelegt. Und ich meine, Sie könnten mir jetzt noch entgegenhalten, das ist Theorie, was in den Statuten steht, aber auch da gibt es Quellen, die Libri Taxatorum. Ja, aber was taxieren die? Die taxieren das Hörgeld, die Pastus. Und da steht genau drin, das und das bezahlt, das nicht bezahlt und so weiter. Also es ist ganz evident. Für Theologen. Für alle Fakten. Es ist unter Umständen möglich, ich erinnere mich jetzt nicht sehr genau, dass es theologische Fakultäten gibt, die kein Hörgeld ausdrücklich verlangen. Aber das ist die Ausnahme. Ja, das lässt sich jetzt nicht schlichten, glaube ich. C'è la discussione che in un certo senso rimane un po' aperta è a proposito del pagamento dei professori, nel senso che il dottor Dicke ci ha, diciamo così, insinuato un grosso dubbio se veramente questi professori delle arti non venissero pagati e chi e come venissero pagati e quando e come venissero pagati i professori, al che il dottor Seifert ha fatto osservare che perlomeno per Parigi è vero, si pone un problema molto serio, nel senso che c'è per esempio la questio se un professore possa essere pagato senza cadere nella simonia, e questo specialmente per quello che riguarda la facoltà teologica. Da parte del dottor Dicke si replica, aggiungeva poi che per quanto riguarda la Germania, egli sarebbe ancora e sempre dell'opinione che ha espresso nella sua relazione. Il dottor Dicke avvertiva che comunque esistono dei libri taxationum dai quali risulta invece il pagamento e distribuzione di questo denaro. Come vedete, il mondo... Io aggiungerei ancora che questa discussione a Parigi e altrove sulla questione se ricevere un pagamento per l'insegnamento della scienza fosse simonia ha trovato una soluzione abbastanza elegante, perché non si facevano pagare per la loro scienza, però per il lavoro per preparare le lezioni. Il lavoro poteva essere pagato e così fu salvato, almeno in teoria, il pagamento dei professori da parte degli studenti. Scusi, vorrei allora, già che abbiamo toccato questo punto di Parigi, che è un fatto interessante, non dimentichiamo che, se mi ricordo bene, i primi maestri mendicanti ottengono studenti anche perché non si fanno pagare. Gains post. Master speaks. Nello speculum del 57 o così, però c'è un volume di studi raccolti di Gains post. P-O-S-T è il cognome, e Gains, G-A-I-N-E-S, è il nome. E si chiama, credo, Scienza, no, Student Fees and Master Salaries. And Master Salaries. Salaries. E, quel, diciamo, la formula è Scienza donum Dei est unde vendi non potest. Scienza come grazia. Das ist wichtig, scientia come grazia. Grazia donum Dei est, ergo non vendi. Scientia donum Dei est, ergo vendi non potest. Grazia donum Dei est, ergo vendi non potest. Dottor Spiro, cambiamo un po' argomento. Io volevo chiedere questo. Studiando gli umanisti famosi del 400, prima metà del 400, anche un po' sia umanisti puri che giuristi. Quanto lavoro concreto dei giuristi, no? Sono occupati anche di opere, questioni letterarie, e abbiamo degli umanisti che hanno scritto anche. Ecco, ho notato questo, come una larga parte di questa tradizione sia conservata attraverso manoscritti che ora si trovano in Germania, portati da studenti. Per esempio, alcune orazioni di un giurista umanista che allora ebbe grande fama, ho avuto l'occasione di citarlo alcuni giorni fa, Catone Sacco, sono conservate in appendice alla Margherita di Albert von Hayek, che fu un suo allievo. Ecco, inoltre mi è capitato di constatare un episodio che mi sembra abbastanza interessante. Nel 1464 Colonia invita un umanista pavese, che si chiama Baldassare Rasini, a andare ad insegnare presso quella università. La facoltà di Pavia risponde di no, perché in quell'anno muore appunto questo Sacco e dice che la facoltà sarebbe già inseguita o sarebbe inseguita. Ecco, vorrei chiedere questo. Non può, dico, sono notizie che io ho così, diciamo, ho visto per altri motivi, per altri interessi, ma non potrebbe essere questo un indizio già di un interessamento all'interno dell'università per il movimento umanistico già intorno agli anni 50-60 del 400. Io ho questo esempio. Io domanderei che insegnava questo signore? Era lettore di retorica nella facoltà delle arti. Facoltà delle arti, a parte. Già. Professor di retorica. Ja, man den Einfluss des Humanismus, also den Beginn, das beginnende Eindringen, geistige Eindringen des Humanismus in Deutschland datiert man ja sehr viel früher, als ich hier den Zeitraum eingesetzt hat. Also etwa auf die Mitte des 15. Jahrhunderts bereits. Ich nenne nur den Namen etwa von Luder in Heidelberg, der als einer der frühesten deutschen Humanisten gilt und der aus Italien kommt. In der Tat ist dies wohl der typische, der klassische Weg des Eindringens humanistischer Gesinnung in Deutschland, nämlich durch Studenten, und zwar nicht in nicht geringem Maße durch Jurastudenten, die zwar aus professionellen Gründen, das heißt zum Zwecke des Rechtsstudiums in Italien walten, in Bologna oder Padua oder Pavia, aber dabei bei dieser Gelegenheit eben sich in starkem Maße dann dieser humanistischen Geistesbildung aussetzen, von ihr geprägt zurückkehrten und auf diesem gleichen Wege auch Manuskripte nach Deutschland brachten. Ich könnte jetzt keinen Namen nennen, aber an sich ist diese Frühgeschichte des deutschen Humanismus sehr gut erforscht und die Namen sind auch bekannt. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine recht typische Art und Weise der Übermittlung, dass ich humanistischer Texte und humanistischen Geistes nach Deutschland ist, durch Jurastudenten, wie überhaupt. Wenn ich da nochmal anknüpfen darf an eine Frage, die, glaube ich, am ersten Tag gestellt worden ist von Professor Koliva. Die Frage, ob es zwischen Juristen und Humanisten zu einer gewissen Konfrontation kommt, das lässt sich für Deutschland eigentlich nicht in dieser Weise sehen. Im Gegenteil ist in Deutschland doch sind es gerade die Juristen, und zwar aufgrund der Tatsache, dass sie in so starkem Maße noch immer nach Italien sich orientieren. Also Italien bleibt auch im 16. Jahrhundert ja das zentrale Land des Jurastudiums, die eben auf diese Weise humanistischen Geist nach Deutschland bringen. Und das bleibt eigentlich im ganzen 16. Jahrhundert der Fall, dass gerade die humanistischen Fakultäten Vorkämpfer sind humanistischen Geistes. Dass da durchaus keinen Konflikt gibt. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von prominenten Juristen, die zugleich hochgebildete Humanisten sind, die teilweise in beiden Fakultäten unterrichten, zumindest aber die Qualifikationen dazu hätten, wie ja dann überhaupt dieses 16. Jahrhundert in Deutschland einen interessanten Vorgang auslöst, nämlich die Ablösung der theologischen Fakultät durch die juristische in der Vorherrschaft über die Universität. Und zwar geistig wie institutionell. Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert ist die juristische Fakultät die Führungsuniversität, die Führungsfakultät und nicht mehr die theologische. La risposta del professor Seifert è piuttosto articolata. per quello che riguarda lo studente o, come gli diceva, anche altri studenti tedeschi che a metà del 400 portano libri o anche idee dell'umanesimo in Germania, questo non tocca il problema che egli ha posto come centro della sua relazione. Questi sono, per così dire, personaggi che costituiscono l'avanguardia, la premessa, e operano e si comportano però in un piano che è più personale che non relativo alle istituzioni. Il problema che egli ha affrontato, questo dell'inserimento dell'umanesimo nelle università tedesche, è indubbiamente un fenomeno relativamente parlando più tardo e comunque che costituisce un elemento più lento e più formalmente, e che si sviluppa in una maggiore in una maggiore in un maggiore arco di tempo. In ogni modo, alcune di queste persone erano in realtà studenti di diritto, perché comunque in Italia l'Italia rimane anche per la Germania, rimane sempre per la Germania un elemento di grande importanza per lo studio del diritto, e comunque ci si è ricollegati in questo a una domanda posta proprio il primo giorno dal professor Colliva. Il problema è il problema che bisogna tenere, la questione che bisogna tenere presente è che non vi è un, diciamo così, un conflitto o una competizione tra umanisti e giuristi. I giuristi hanno indubbiamente una preminenza, che per la Germania è tanto più importante in quanto lentamente le facoltà teologiche vengono disgregandosi e la facoltà di diritto nelle università tedesche tra 500 e 700 diventa, per così dire, la colonna portante di tutto l'edificio universitario. Amici, beziehen Sie sich mehr auf die erste Phase, die Sie thematisiert haben, wirklich mit der ersten Eindringungsphase. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man tatsächlich doch davon ausgehen, dass eben der herkömmliche Studienplan und der Wissenschaftsbetrieb differenziert war mit allen Einschränkungen, die Sie gemacht haben zum Humanismus, erstens. Zweitens kann man feststellen, wie Professor Manselli es dann nachher schön gesagt, es war im Grunde dieses neue Studium ein Hobby. Es war also ein Fach, bei dem, und das ist schon eine Frage, bei dem keine Berufsaussichten bestanden. Und drittens konnte man feststellen, dass diese Sache, die also nun noch neu ist, die auf Widerstände gegenüber dem alten Stoß, vom alten gestoßen wird, der also keine Berufsaussicht hatte, noch etwas kostete, auch noch zusätzlich. Wenn man diese drei zusammennimmt, dann fragt man sich, warum das überhaupt gemacht worden ist. Wo war die Lobby gesessen, die die Leute in die Universität reingebracht hat? Und jetzt haben Sie neulich vom Montag oder am Dienstag eine These aufgestellt, die das jetzt, glaube ich, sehr gut bestätigen könnte. Sie sagten, die Universitätsgründung von den Landesherren sind erfolgt aus Prestigegründen. War es also im Grunde Prestige auch Humanisten, weil modern, an der Universität zu haben? Zweifellos. Die frühen deutschen Humanisten, das ist ja allgemein bekannt, verfügten über Beziehungen in die fürstlichen Höfe hinein. Gerade für Heidelberg ist das ganz deutlich. Selbst ist der Dahlbergkreis in Heidelberg und dergleichen. Also es ist ein weites Netz von Kommunikationen zwischen diesen Poeten oder Rhetoren und fürstlichen Räten, die zum großen Teil Juristen sind, wohlgemerkt, promovierte Juristen, Bekanntschaften, aus welchem Grund auch immer. Aber ich würde doch das geistige Element dieser ganzen Bewegung stark betonen. Es ist eben tatsächlich eine Bildungsbewegung, die nicht materialistisch zu erklären ist. Nicht wahr? Diese humanistische Bildung überwältigt die Geister und zieht sie in ihren Bann. Davon ist eben zu unterscheiden das rein Institutionelle, denn diese frühen Humanisten, die gerade dank der Studien von Gustav Bauch über die frühe Geschichte des Humanismus an den verschiedenen deutschen Universitäten, ist das ja im Einzelnen bekannt, die ziehen herum, nicht wahr? Von der einen Universität zur anderen, sind meistens nicht sehr sesshaft, machen sich überall unbeliebt aufgrund ihrer persönlichen Arroganz, aufgrund ihrer Ansprüche, und bekommen von Fürsten halt, seitens der Landesherren hier oder da mal eine Lektur, eine besoldete Lektur, auf der sie sich dann für eine gewisse Zeit halten und ziehen dann weiter. Das ist etwa die Frühphase, würde ich sagen, des Humanismus an den deutschen Universitäten. Die Artistenfakultäten nehmen davon überhaupt keine Notiz. Das ist ein Vorgang außerhalb des artistischen Studiums. Man konnte eben tatsächlich damit nichts werden. Nicht wahr? Man konnte höchstens seinerseits wiederum Gedichte machen und versuchen, dadurch eine Stellung zu bekommen. Aber mehr war da nicht zu holen. Und ich würde auch meinen, dass diese Resonanz, das Echo, das diese humanistischen Lektoren in Deutschland erregt haben, eben nicht darüber hinaus ging, als dass man eben zu ihnen lief und sie anhörte, ohne deswegen seine eigene Studienlaufbahn aufzugeben. Es ist recht bezeichnend, wie fremd sich diese beiden Gruppen gegenüberstehen, wenn man etwa Äußerungen von Zeltis liest, der für alles, was da gemacht wird an der Universität im Rahmen der Artes und der Philosophie, überhaupt keinen Sinn hat. Oder noch viel deutlicher bei Mucian in Erfurt, der eben, es geht nicht darum, dass man das besser macht als die Scholastiker, sondern das Ganze ist nicht unsere Sache. Wir haben viel Besseres im Sinn. Wir lesen die Alten. Ja? Aber das, so ging das nicht. Daraus konnte nichts werden, wenn die Humanisten wirklich eine Stellung an den Universitäten wollten, und die meisten von ihnen mussten sie haben, weil sie sonst nicht existieren konnten. Mucian, der ein Kanonikat hatte in Erfurt, das ist natürlich, der konnte sich alles leisten, nicht wahr? Der war darauf nicht angewiesen. Aber die meisten von ihnen mussten dann eben ihrerseits tatsächlich sich, wie ich sagte, definieren lassen, nicht wahr? Und diesen großen Anspruch zurücknehmen. Und dann kommt, setzt eben erst dieser Prozess der Institutionalisierung in Gang, der mich hier interessiert hat, während der ganze Hintergrund mit dem. Aber warum haben die Universität, also sie drängten an die Universität, ja, aus Versorgungsgründen? Ja. Es hätte sich ja auch noch eine andere Form angeboten, dass sie an den Höfen geblieben wären. Jetzt war es, ja sicher, aber warum drängten, wollten sie wirklich in die Universität, die fragten, die interessieren, aus Gründen der, auch aus Gründen vielleicht sozusagen der Veränderung der Universität und damit also eine Einwirkung zu schaffen auf Veränderung des Wissenschaftsbetriebes, oder wollen sie es nur aus Versorgung? Natürlich hätte man einen Humanisten, wie man ihn an der Universität bezahlte, auch am Hof bezahlen können, aber ich glaube, so ein Poeta wollte eben auch ein Auditorium haben, und am Hofe hätte er das nicht gehabt unter diesen 3-4 Leuten, die für ihn Verständnis hatten. Dunque, la discussione che noi abbiamo ascoltato è, direi, di una, tocca il momento psicologico. Non soltanto il momento psicologico, per mostrare come da questo fatto psicologico si sia passato a quello, diciamo così, istituzionale. La domanda che è stata rivolta era dove e perché il prestigio, l'importanza di questi umanisti che sono sì nelle corti, ma come e perché dalle corti, nelle corti hanno importanza e finiscono per assumere delle funzioni importanti. La risposta è come poi e perché si inseriscono e riescono e possono inserirsi nell'organismo universitario e perché lo fanno, se in fondo nelle corti erano anche pagati. Unisco le sue osservazioni. La risposta è stata questa, che la presenza nella corte nasce soprattutto da un fatto di prestigio. L'umanista dà prestigio anche perché egli è, qui non so se ho ben capito, ma l'umanista è molto spesso in rapporto con quelli che sono gli oratori, i legati, gli oratori delle corti principesche, e quindi vengono in un certo senso attratti e favoriti. Comunque non bisogna dimenticare che in tutto questo non c'è da porre una giustificazione, una motivazione puramente finanziaria o materiale, ma una serie di problemi di una certa importanza. Questi umanisti, d'altra parte, tendono a muoversi continuamente, le loro richieste, le loro pretese sono qualche volta impertinenti e sono quindi obbligati a spostarsi e andare da una parte all'altra. Questa complica la loro presenza nelle università e nelle quali tuttavia quando possono cercano di entrare e qui viene il prestigio di chi insegna, non più soltanto il prestigio di chi accetta, perché in sostanza all'umanista non dispiaceva di avere un uditorio che fosse più della corte di un principe. Io, darf ich ein Wort sagen? Ah no, c'era la signora Benito. Ich möchte nur ein Wort sagen. Un esempio, wir haben einige Jahre vorher davon gesprochen, un esempio molto singolare, italiano e padovano per giunta, è dato da uno personaggio di cui abbiamo parlato anni fa e che è proprio nella situazione intermedia di professore della facoltà appunto delle arti e di umanista. Ed è un personaggio singolare su cui ora finalmente si comincia a studiare, Galeotto Marzio di Narni, il quale era stato educato umanisticamente proprio in una Hofschule, nella corte estense da Guarino Veronese, ed aveva amici della corte ungherese. E allora, per queste amicizie, i legati e gli amici di cui si sentiva onore, per queste amicizie va alla corte d'Ungheria. Contemporaneamente era anche maestro delle arti a Ferrara ed era a Padova ed era medico. Quindi arriva a Budapest sotto la doppia veste di umanista e di medico. Era medico di Mattia Corvino e nel suo tempo umanista. Curava il re e scriveva per lui De facete dictis et factis regis Mattiae Corvine. Questo spiega la complessità del problema psicologico del rapporto tra maestri delle arti e umanisti. Era un caso che mi pareva valesse la pena di ricordare. Entschuldigen Sie, Frau Böhm, weil ich einige Minuten beraubt habe. Frau Böhm, Frau Presenti und Herrn Quattro. Frau Böhm. Ganz kurz. Zu dieser Diskussion nur einen Satz. Ich glaube, man muss vorsichtig sein. Den Humanisten der Generation eines Peter Luder, Jakob Locher, Konrad Zeltis gleichzusetzen mit einem Humanisten aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Der Humanismus hat sich transformiert, besonders im deutschen Raum, und Humanismus und Humanismus ist nicht das Gleiche. Ich wollte dies nur auch sagen, wenn wir über Probleme des 15. Jahrhunderts sprechen und Probleme des 16. Jahrhunderts, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Eigentlich aber wollte ich etwas anderes. Zweitens, Problem Humanismus und Jurisprudenz, haben Sie gesprochen davon. Es gibt ja viele Arbeiten darüber, auch von Guido Kisch, über Mos Gallicus, Mos Italicus, die beiden Wege in der Jurisprudenz, bis hinein ins 17. Jahrhundert, 16. und 17. Jahrhundert. Es haben sich Schwerpunkte in Deutschland an Universitäten für den Mos Gallicus gebildet, einige auch noch Mos Italicus. Eine Frage, Informationsfrage für mich, hat der Mos Gallicus, die humanistische Jurisprudenz, auch rückgewirkt auf italienische Universitäten. Wäre interessant. Die Frage ist, glaube ich, nicht an mich gestellt. Ich kann sie nicht beantworten. sondern an die Italiener. La domanda della signora Böhm è rivolta agli italiani, cioè se la giurisprudenza, se questo rapporto tra giurisprudenza italiana e tedesca, se è soltanto in una direzione o se c'è anche un rapporto tra... Scusi, credo che sia meglio impostarlo in un altro, modo. In Germania nel 500 ci sono due scuole giuridiche, cioè una segue il Mos Italicus e la minore in quanto al numero di giurisconsulti, e l'altra segue il Mos Gallicus, cioè quella giurisprudenza piuttosto umanistica sviluppata in Francia dall'inizio del 500. La domanda della signora Böhm era se in Italia ci sia anche visibile o toccabile un influsso del Mos Gallicus nell'insegnamento del diritto, nel 500 o anche nel 600. Forse è rivolta a lei, perché lei è l'unico giurista rimasto, se vedo bene. Ma ovviamente, come d'altra parte dicono anche due nomi, due termini, Mos Gallicus, Mos Italicus. In Italia prevale il Mos Italicus e quello che così possiamo chiamare il Mos Gallicus, no? Che sorge in Italia perché, in fin dei conti, l'iniziatore di questa metodologia possiamo considerare che sia stato lanciato, no? Il quale però a un certo punto lascia famiglia e va a insegnare in Francia. Esiste perché ci sono dei turisti che seguono questo metodo, però sono nettamente. Also, questo per il 500. Herr Speroni sagt, der Mos Gallicus ist eigentlich von einem Italiener erfunden, nämlich von Alciatus, der aus Pavia nach Frankreich gegangen ist und dort eigentlich erst dafür gesorgt hat, dass aber in Italien der Mos Italicus weit die Überhand behielt und der Mos Gallicus nur verhältnismäßig wenig gelehrt und praktiziert worden ist. Im 16. Jahrhundert hat er ausdrücklich hinzugefügt. La signora Pisetti. Io mi rilascio al intervento del professor Mansetti per chiedere se anche nel campo delle arti non vi sia un'integrazione dell'umanesimo. Cioè, lei ha parlato dell'integrazione dell'umanesimo nel campo delle lettere, cioè della grammatica e della retorica, separando lentamente dalle arti, cioè sembra che da un lato vi siano le lettere che si evolvono in senso moderno, dall'altro le arti che restano bloccate della loro tradizione medievale. In Italia, però, anche con rapporti con i germani ci sono vari fattori, vari elementi che fanno pensare ad un rinnovamento delle artes, cioè delle artes, la matematica, la medicina, l'astrologia, la musica, la filosofia. Io ho pochissimi fatti noti, cioè per esempio nel campo della matematica c'è la riscoperta della circolazione del codice Archimede. Nel campo della medicina, per esempio, la scoperta del codice di Celso, la pubblicazione da parte di Guarino Veronese, poi la castigazione spignale, la rielaborazione della botanica antica. E nel campo dell'astrologia c'è un rinnovamento dei commenti al Sacro Bosco, per opera soprattutto di astronomi tedeschi, da Verbach, Reggio Montano. E nel campo dell'astrologia è lo stesso, qui io mi riferisco a Padova, cito soltanto il Pomponazzi. E poi nel campo della filosofia c'è un proliferare, per esempio, dell'interesse per l'eroismo a Padova, anche in ambiente extra-accademico. E tutti questi fattori fanno pensare ad un rinnovamento in senso umanistico delle artes, perché l'elemento che li accomuna è un interesse filologico che si inserisce nel campo delle discipline scientifiche. Dopo lei ha ricordato anche il contributo che la stampa ha portato allo sviluppo dell'umanesimo, però anche nella stampa, cioè anche nel nel terreno della stampa c'è un vivo interesse anche da parte di rappresentanti della cultura delle artes. E per esempio, credo sia Reggio Montano, quando ritorna da Luna, impianta una stamperia e prepara un elenco di testi da stampare, però da stampare con nuovi criteri umanistici. E poi, per esempio, Erasmo ha interesse per l'editoria, quando viene in Italia, ha un grande interesse per l'editoria di Aldo Manuzio, che era un'editoria anche scientifica. Poi in Italia si sviluppa una cultura extra-accademica, cioè una cultura di circoli extra-accademici che affianca varie componenti, cioè l'aristotelismo, il neoplatonismo, l'interesse per i temi ermetici e un nuovo interesse astrologico che si rifà a Pietro d'Avano, cioè Pietro d'Avano, che è il capostipite della tradizione scientifica padovana, viene nuovamente valorizzato, vengono valorizzate anche opere apocrife, per esempio la geomanzia, eccetera. E per esempio Pellegrino Bresciani dice a Ferrara che i suoi maestri sono Pietro d'Avano e Reggio Montano, accomuna questi due, ed è un personaggio nello spirito del umanesimo. Ecco, io vorrei chiederle se anche in Germania c'è è sentita questa evoluzione in senso umanistico nel campo delle artes, e se questa integrazione avviene ed è riscontrabile, oppure se nella tradizione universitaria c'è un'opposizione, c'è una rocaccia delle arti su posizioni fortemente medievali. Ja, ich würde das bestätigen. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich hier nur einen sehr engen Aspekt der ganzen Humanismus-Problematik behandelt habe, und zwar speziell den organisatorischen, den institutionsgeschichtlichen. Was das Geistesgeschichtliche anbetrifft, da zielt ja Ihre Frage mehr hin. All diese Faktoren sind in Deutschland auch von Bedeutung und von Wichtigkeit. Gerade nachdem Sie Mathematik und Astrologie ansprechen, das ist allerdings ein interessantes Problem. Inwiefern ist eigentlich diese Mathematik, inwiefern oder zählt sie überhaupt zu den Studia Humanitatis? An sich Kraft ciceronianischer oder quintilianischer Tradition ja nicht unbedingt, sodass man eher von einer Gleichzeitigkeit eigentlich der Einflüsse sprechen kann. Das ist aber in Deutschland auf jeden Fall in starkem Maße der Fall. Also gleichzeitig mit den Studia Humanitatis dringen Mathematik und Astrologie in die Universitäten ein. Auch Mathematiker werden gleichzeitig mit den Humanisten angestellt, fürstlicherseits durch Lekturen, und sie werden gleichzeitig mit den Humanisten etwas später dann, in den 20er Jahren, als Professoren, Lektoren in die Artistenfakultäten integriert. Eigentlich hat ja die Mathematik seit jeher zu den Septem Artis Liberalis gezählt, und warum sie durch die Scholastik so vernachlässigt worden ist, ist ein, meiner Ansicht nach, ein Problem für sich. Das hängt mit der Humanistikproblematik nicht so direkt zusammen. Jedenfalls sind die Klagen der Scholastiker selbst über die Vernachlässigung der Mathematik vielfach zu hören. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass man zum Beispiel bemerkt, dass sich die aristotelische Naturphilosophie ohne Mathematik nicht so recht verstehen lässt. Aber abseits dieser mehr wissenschaftlichen Richtung, wie sie von Regumentan vor allen Dingen repräsentiert wird, gibt es eben dann auch die Astrologie, die um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert an den deutschen Universitäten eine sehr große Rolle spielt. Auch dies zum Teil aufgrund des Interesses, dass diese astrologischen Prognostiken auch außerhalb der Universitäten an Fürstenhöfen und dergleichen genießen. Die Medizin ist ja in Deutschland eine Fakultät für sich, zählt also zu den Artes nicht. Die Buchdruckbewegung, ja, das wäre ein ganzes Thema für sich. Die, auch das hängt in starkem Maße mit dem Vordringen des Human. Es geht vor allem darum, ob die neuen Texte von Archimedes, Celsus, Plinius und so weiter, ob die auch weiter verbreitet werden. Also, ob man merkt, dass es in Wissenschaftsbetrieb neue Texte einströmen, wenn das was vorhin schon da war. das auch ein Buchdrucker, also quasi der Buchdrucker für den Text. Archimedes, Celsus. Über Archimedes und Celsus, das ist mir einfach, kann ich keine Auskunft geben. Platon, darüber habe ich gesprochen. Es wird ja all dies in Deutschland selbstverständlich auch gedruckt. Die Pressen von Basel sind ja auch im europäischen Maßstab vielfach geradezu führend, als führend anzusehen. Über Celsus und Archimedes, wie gesagt, wüsste ich nicht zu sagen. Aber Plinius, selbstverständlich. Aber Plinius ist ja insofern doch auch nicht eigentlich ein humanistisches Thema, nachdem er ja auch im Mittelalter in großem Maße verbreitet war. Also die Übergänge sind eigentlich fließend. Man druckt seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert in Deutschland so gut wie alles. Es ist sehr wahllos. Zum Teil werden von den scholastischen Kommentaren, das gilt ja für die venezianischen Pressen wohl auch in starkem Maße, das fällt ja auf, dass zum Beispiel ein Mann wie Ermolao Barbaro den Gilbert von Poitiers ausgräbt und noch einmal druckt. Ein Mann, der selbst unter den späteren Scholastikern in denkbar schlechtestem Ansehen stand, weil man ihn eben für einen ganz unverbesserlichen Realisten hielt. Insofern ist dieses Spektrum eigentlich nicht begrenzbar. Es wäre im Einzelfall zu fragen, nicht? Aber die zweite Frage ist eben dann, inwieweit solche Texte dann wirklich in den Artistenfakultäten eine Rolle spielen. Und da scheint mir eben doch zu sein, dass die grundlegenden Texte eben doch die gleichen bleiben, wenn sie auch, wie im Falle des Aristoteles, in neuen Übersetzungen benutzt werden, aber ein eigentliches Auswechseln der Textbasis findet doch im Ganzen gesehen, von Einzelheiten abgesehen, nicht statt. Dunque la risposta alla domanda della signora è che naturalmente la relazione del dottor Seifert era soprattutto rivolta a dei fatti organizzativi e al rapporto umanesimo e arti su di un piano essenzialmente organizzativo, il che naturalmente non vuol dire che non consideri importanti i fatti che sono stati segnalati. Comunque, per quanto riguarda specialmente due degli aspetti più interessanti della domanda rivolta, cioè i problemi relativi alla matematica e all'astrologia, bisogna dire che la risposta va ricercata nel fatto che bisogna vedere questi umanisti da quali testi classici erano ispirati. Se ho ben capito, Cicerone e Quintiliano sono, per esempio, che sono uno dei fondamenti di questa cultura metodologica, di questa metodologia pedagogica umanistica, sono relativamente, diciamo così, indifferenti al fatto matematico, il che non vuol dire che matematica ed astrologia non siano studiate e che non ci siano naturalmente persone che trattino di questi problemi nelle facoltà. Però si tratta sostanzialmente e prevalentemente di un insegnamento naturalistico che non lascia poi troppo ampio spazio alla matematica. Il caso di Reggio Montano è importante in quanto ha avuto un'incidenza notevole nel mondo universitario tedesco, mentre per quanto riguarda la medicina, costituendo una facoltà a sé, ha rilievo fino a un certo punto per quello che riguarda le arti. Per il problema della stampa, naturalmente il problema è importante, un centro in Germania di grande rilievo per quello che riguarda la produzione di libri stampati è Basilea e naturalmente bisognerebbe un pochino fare l'esame di tutti questi testi che a Basilea vengono pubblicati, degli autori che io ho sentito, uno è Plinio e naturalmente Plinio è molto importante. Però ponendoci sempre il problema di fino a che punto si possa dire un testo che innovi umanisticamente, visto che nel Medioevo era larghissimamente usato e conosciuto. C'è il problema naturalmente dei commenti, tra cui è importante la personalità di Ermolao Barbaro, ma la, vorrei dire, osservazione conclusiva che mi pare dobbiamo tenere un po' tutti presenti, perché le domande che noi potremmo porre, aggiungo io, su questo problema sono infinite, è che il problema della editoria e di quello che viene pubblicato, di come viene pubblicato, è un problema, diciamo così, che costituisce uno spettro dai raggi infiniti. In ogni caso, sempre mi auguro di aver ben capito, la impressione del dottor Seifert per quello che riguarda, diciamo così, i testi base della cultura di questo periodo rimangono sostanzialmente immutati, anche se ci sono nuove traduzioni di Aristotele, ci sono nuovi testi che emergono, però la cultura di base rimane sostanzialmente la stessa. Herr Quarter. Ich möchte nochmal zu dem institutionsgeschichtlichen Aspekt Ihres Vortrags zurückkehren, und zwar zu der Sache, die Sie am Schluss angesprochen haben, nämlich der Ersetzung des Regensystems durch die Lehrstuhlverfassung in der Artistenfakultät. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Universitäten vor erhebliche finanzielle Probleme gestellt hat, plötzlich 4, 5 Lehrstühle mehr dotieren zu müssen, als sie bisher das getan haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die bisherige Dotation der Universitäten dazu in keiner Weise ausgereicht hat. Und wenn man von dem Finanzierungssystem ausgeht, das in den deutschen Universitäten häufig geherrscht hat, dass eben ehemaliges Kirchenvermögen zur Ausstattung der Universität verwendet worden ist, kann man sich ja vorstellen, dass diese Umwandlung in Territorien, wo das Kirchenvermögen leichter verfügbar war, schneller vor sich gegangen ist. Das heißt, ich möchte eigentlich auf das hinaus, ist in den reformierten Territorien, dort wo den Landesherren jetzt Kirchengut in großer Menge zur Verfügung stehen, kann man dort sagen, dass dort die Umwandlung des Regensystems in eine Lehrstuhlverfassung schneller gegangen ist? Oder anders, sind die reformierten Territorien den katholischen vorausgegangen in dieser Umwandlung, oder ist das etwas völlig Unabhängiges? Ich glaube, es ist so. Kann ich da vielleicht noch eine Beobachtung, die da vielleicht nützlich ist? Bei der Universität Mainz, da konnte ich beobachten, dass die Artisten auch aus Gründen besoldet wurden. Dass auch die Artisten aus Gründen und also aus kirchlichen Benefizien die Lehrer besoldet wurden. Dass aber dann das Problem auftauchte der Absenz dieser Kanoniker von ihren Kirchen. Und dass man sehr bald darauf kam, dass die Kirchen mit einer einmaligen Summe an ein Universitätsvermögen ihre Verpflichtungen ablösten und dass also nun praktisch auf verdeckten Wege diese Auszahlung nun sozusagen aus dem Universitätsvermögen geschieht. Also dieser verdeckte Weg, der ursprünglich ein kirchliches Benefiz war, das durch eine einmalige Ablösung dann geschah und nun durch die Universität ging, solchen Weg gibt es auch. Und ob, in welcher Weise das nun immer aufzudecken ist, wo nun diese Gelder herkommen und wann was damit geschah, das ist also auch wohl von Fall zu untersuchen und nicht immer einfach. Und eine Kombination praktisch aus diesen beiden Fragen, oder einen wäre dann der Vorgang etwa von Ingolstadt, wo zu diesem Zweck, um die Artistenfakultät dotieren zu können, in Rom Privilegien eingeholt wurden, und zwar bekam die Universität zu diesem Zweck 5 Kanonikate in Bayern an verschiedenen Kathedralkirchen übereignet. Und die Kathedralkapitel hatten nichts Schnelleres zu tun, als diese Kanonikate abzulösen, weil sie sie verfügbar halten wollten und weil es ihnen lieber war, eine Jahrespension zu zahlen, die gewöhnlich sehr gering war, als dauernd eine unliebsame Person aufnehmen zu müssen. Ich glaube, dass die protestantischen Universitäten den katholischen möglicherweise aber nur ganz kurz vorausgingen. Man müsste die Daten einmal zusammenstellen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil der institutionelle Zwang eigentlich auf katholischer Seite derselbe war. Das heißt, man musste es einfach tun, man musste einfach die artistischen Lektoren besolden, weil es anders nicht mehr ging. Wenn Sie die Frequenzzahlen der deutschen Universitäten in den 20er Jahren anschauen, dann fällt das ins Auge. Damit konnte man das Ganze nicht mehr finanzieren. Das ist also wirklich ein radikaler Rückgang der Studentenzahlen. Es blieb nichts anderes übrig, als die Hörgelder abzuschaffen. Das ist ja zum Teil in feierlichen Ausschreibungen dann geschehen. Also der Vorgang, die Wichtigkeit des Vorgangs war durchaus im Bewusstsein der Betreffenden. Aber ich gebe Ihnen unweigerlich zu, dass es die protestantischen Landesherren einfacher hatten, so eine Reform durchzuführen, nachdem sie über das Kirchengut relativ frei verfügen konnten, während die katholischen Landesherren zwar im Ergebnis oftmals das Gleiche erreichten, aber aufgrund von Verhandlungen, die dann über Rom führen mussten und so. Aber der Vorgang geht eigentlich über die Konfessionsgrenzen, soweit man davon schon in den 20er Jahren sprechen kann, und in gewissem Maße kann man ja doch schon davon sprechen, hinweg. La discussione ha avuto come punto centrale il problema dei pagamenti dei maestri delle arti e è stato posto in luce il fatto che i principi protestanti tedeschi sono fra i primi che provvedono a questi pagamenti e si pone la domanda se e fino a che punto è vero, questo problema ha incitato o è servito da stimolo per l'azione dei principi cattolici. È stato a questo punto precisato che naturalmente il problema dei pagamenti è un problema importante ed è venuto in luce per me, per cortesia del dottor Diner, il problema di Magonza. In quel finale, poco prima del 1500. E allora dove per poter provvedere al pagamento dei professori si elabora un sistema di pagamenti mediante trasferimenti, diremo noi oggi, di fondi relativi a benefici. Naturalmente è stato poi aggiunto dal professor Seifert che comunque questa precedenza dei principi protestanti relativamente ai cattolici non è stato uno scarto cronologico di grossa importanza. In realtà c'è il problema che gli studenti diminuiscono, che i professori in qualche modo devono sopravvivere e quindi bisogna in qualche modo pagare. Pagano i principi protestanti e i principi cattolici, dopo difficoltà e trattative, pagano anch'essi. Ja, ich möchte sehr vielmals danken allen, insbesondere jetzt Herrn Seifert, Herrn Manzelli und allen, die an der Diskussion teilgenommen haben. Es ist noch etwas bekannt zu geben. Morgen, viertel vor drei oder ungefähr um diese Zeit, kommt ein Vertreter der Amministrazione des Istituto di Cultura di Trento, um allen Teilnehmern die ihnen geschuldeten Beträge auszuzahlen. Ein Personalausweis oder ein ähnliches Dokument wird für diesen Vorgang dringend gebraucht. Lo ripeto anche per i nostri membri italiani. Domani verso le ore 15 verrà un rappresentante dell'amministrazione dell'Istituto di Cultura Trentino per rimborsare tutti delle loro spese, tutti quelli che sono in grado di far vedere un documento personale, qualche carta d'identità, patente di guida o qualche cosa del genere.